بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen an der Stelle weiter, an der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar sind wir immer noch dabei, die Bedingungen eines gültigen Bay'ah-Vertrages zu besprechen. Natürlich gibt es dazu erst einmal als Erinnerung zu sagen, dass Bedingungen allgemein zweierlei Art sind. Es gibt solche Bedingungen, die der Gesetzgeber gestellt hat. Und es gibt Bedingungen bei Verträgen, die die beiden Aqid, also oder Muta'aqid, das heißt die beiden Vertragspartner, stellen können. Und uns geht es hier um die Bedingungen, die Allah subhanahu wa ta'ala gestellt hat, damit der Bay'ah-Vertrag gültig ist. Von dieser Art Bedingungen, die der Gesetzgeber gestellt hat, gibt es auch wiederum logisch gesehen oder praktisch gesehen zwei Arten. Es gibt solche Bedingungen, die für alle Bay'ah-Verträge gelten. Ja. Und es gibt aber auch spezielle Bay'ah-Verträge, bei denen spezielle Bedingungen erfüllt sein müssen. Und wir unterhalten uns jetzt gerade allgemein über Bay'ah-Verträge. Diese Bedingungen gelten grundsätzlich für alle Arten von Bay'ah-Verträgen. Ansonsten, sobald wir die allgemeinen Bay'ah-Verträge abgeschlossen haben, unterhalten wir uns natürlich über spezielle Fälle, die der Gesetzgeber erlaubt hat. Aber diese speziellen Fälle sind ja deswegen speziell, weil es dafür bestimmte Bedingungen gibt. Ansonsten wären sie nicht erlaubt und nicht gültig. Wie zum Beispiel, es gibt ein Araya Bay', das ist eine bestimmte Art von Bay', bei dem man alte Datteln vom Vorjahr gegen neue austauscht. Und das ist auch ein Bay'ah-Vertrag, aber er ist eben eine Art Ausnahme. Deswegen gelten für ihn ganz spezielle zusätzliche Bedingungen zu den bekannten Bay'ah-Bedingungen, die für alle Bay'ah gelten. Wir haben uns unterhalten über das Einverständnis der beiden Vertragspartner. Wir haben uns unterhalten über die Geschäftsfähigkeit der Partner und über dass der Nutzen Mubah sein muss und so weiter. Und heute wollen wir uns unterhalten über die Tatsache oder die Voraussetzung, dass die beiden Vertragspartner auch wirklich Eigentümer der Ware sind. Ware deswegen, weil das meistens, sage ich mal, der Fall ist. Also meistens tauschen wir Thaman gegen Muthman, das haben wir ja gesagt. Und es ist hier Bedingung, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer der Eigentümer von diesem Thaman oder diesem Muthman ist. Das ist eine Voraussetzung, die wir auf jeden Fall stellen müssen. Daraus folgt, sollte jemand etwas verkaufen, dessen Eigentümer er nicht ist, somit ist der Bay' batil, man sagt auch fasid, er ist also ungültig. Und der Beweis dafür gibt es einige Beweise. Eine dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Das heißt, die ihr glaubt, verzehrt euer Vermögen untereinander nicht auf nichtige Weise auf. Und wenn ich jemandem etwas gebe, was mir nicht gehört, aber etwas nehme, was ihm gehört, dann habe ich ihm zu Unrecht etwas gegeben, zu Unrecht etwas gegeben und zu Unrecht etwas genommen. In Wirklichkeit habe ich ihm praktisch keinen Gegenwert gegeben und ich wäre Grund dafür, gegen diese Ayah zu handeln. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in einer, in der gleichen Ayah, إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. Das heißt, es sei denn, Es handelt sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen. Gegenseitiges Einvernehmen bedeutet Zufriedenheit beider und mit Sicherheit ist der Vertragspartner oder der Eigentümer der Ware nicht damit einverstanden, dass seine Ware ohne seine Zustimmung verkauft wird. Und seine Zustimmung ist entweder, weil er selbst am Vertrag mitarbeitet, also mit beteiligt ist, oder weil er es zumindest einen Auftrag gegeben hat. Okay? Das heißt also, wenn, und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir sagen, die beiden Vertragspartner müssen Eigentümer der Ware sein, dann sind entweder die beiden Vertragspartner beim Bärvertrag selbst anwesend. Ja? Jemand verkauft sein Haus und der andere kauft das Haus, dann muss das Haus dem einen gehören und das Geld dem anderen gehören. Nur dann kann der Bärvertrag sahih sein. Aber das muss nicht praktisch so aussehen, sondern es kann auch sein, dass einer von beiden oder auch beide stellvertretend für eine andere Person handeln. Und das ist das, was man im Arabischen als Wakala bezeichnet. Im Deutschen ist das eine Bevollmächtigung. Und diejenige Person, die im Namen einer anderen Person handelt, nennt man einen Bevollmächtigten. Und das nennt man auf Arabisch Wakil. Und in Wirklichkeit, wenn wir also zwei Wakil haben, die miteinander einen Bärvertrag eingehen, dann sie selbst, die Wakil, sind ja nicht die Eigentümer, die wirklichen Eigentümer. Aber, sie handeln im Namen der Eigentümer und deswegen ist es so, als würden die Eigentümer selbst diesen Vertrag eingehen. Ja, das ist das Thema Wakala, also Bevollmächtigung, ist im Fiqh ein eigenständiges Kapitel, aber wir brauchen daraus diese paar Informationen aus diesem Kapitel, damit wir auch die Bärverträge richtig verstehen. Nicht, dass jemand sagt, ein Wakil darf nicht einen Bärvertrag eingehen, weil ihm die Sache gar nicht gehört. Das wäre ein falsches Verständnis. Ein Wakil handelt im Auftrag des Eigentümers, wenn die Wakala richtig ist, natürlich, wenn die gültig ist. Ja. Und deswegen ist es so, als würde auch der Eigentümer selbst den Kaufvertrag eingehen. Und dann wird natürlich noch, gibt es viele Themen zu besprechen sind in Bezug auf die Vollmacht, die jemand einer anderen Person austeilt oder erteilt. Es kann sein, dass jemand einem eine allgemeine Vollmacht gibt, kann sein, dass jemand ihm eine eingeschränkte Vollmacht gibt, und dann muss eben sich der Bevollmächtigte, der Wakil, halten an diesen Vertrag. Wenn er zum Beispiel zu jemandem sagt, verkaufe mein Auto für einen Preis zwischen so und so viel und so und so viel, dann hat er eben einen Spielraum gegeben, und in diesem Bereich handelt der Wakil ordnungsgemäß. Aber wenn er sagt, du darfst das Auto nur für 5.000 Euro verkaufen, dann hat der Wakil in diesem Fall keinen Spielraum. Ja? Und dann muss man sich das hat einen Einfluss natürlich danach auf die Gültigkeit des Bärvertrages, je nachdem, ob der Wakil sich daran gehalten hat oder eben sich nicht daran gehalten hat, an das, was der eigentliche Eigentümer gesagt hat. Und der Bevollmächtigende, das ist der Muwakkil, ja, und der Bevollmächtigte, das ist der Wakil oder auch der Muwakkal. Auf Arabisch kann man beides sagen. طيب, die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich darüber einig, dass ein Bärvertrag fasid ist, wenn einer von beiden Vertragspartnern nicht der Eigentümer ist. Dadurch würde also der Bärvertrag zwischen dem wirklichen Eigentümern ungültig werden. Ja? Es kann sein, dass dadurch der Wakil Verantwortung trägt, wenn er außerhalb seiner Befugnis, außerhalb der Wakala gehandelt hat, aber das ist ein anderes Thema, das interessiert uns in diesem Fall nicht. Wenn jemand in meinem Namen geht und mein eigenes Auto verkauft und ich habe ihm dafür keine Erlaubnis gegeben, dann kann es ja nicht sein, dass mein Auto dadurch verkauft wird. Das wäre ja katastrophal. Was aber natürlich passieren kann, wie wir noch sehen werden, ist, dass da haben wir gleich ein Beispiel dafür, ist auch ein Thema für sich, dass jemand im Namen einer anderen Person etwas zu seinen Gunsten macht, ohne seine Erlaubnis zu haben. Ja? Wie zum Beispiel, du leihst mir dein Auto aus Und ich weiß von dir allgemein, dass du interessiert bist, das Auto zu verkaufen. Und dann sehe ich einen unschlagbaren Preis, für den jemand dein Auto kaufen möchte. Und ich verkaufe dann das Auto, was ist für den Eigentümer, obwohl er mir nicht die Erlaubnis dafür gegeben hat. Aber ich denke, er würde sich darüber freuen, weil diesen Preis wird er niemals wieder bekommen. Ja? Und das ist natürlich ein Problem, weil kann sein, er sagt ja, ich will es verkaufen, aber nicht jetzt. Ich wollte es erst nächstes Jahr verkaufen und solche Sachen. Das ist auch ein Thema. Für sich müssen wir uns inshallah ta'ala gegebenenfalls anschauen, gleich inshallah. Und das ist jetzt eben das erste Unterthema zu diesem Kapitel. Das Kapitel lautet ja, dass die Vertragspartner Eigentümer der Ware sein müssen. Und jetzt stellen wir uns vor, jemand geht einen Kaufvertrag im Namen eines Eigentümers ein, ohne dass der Eigentümer dafür die Erlaubnis gegeben hat. Grundsätzlich sagen wir, dadurch ist diese vierte Bedingung eines Bärvertrages ungültig und der Vertrag somit facet. Und facet bedeutet, dass letztendlich die beiden Eigentümer sich nicht wechseln. Also davor war der eine Eigentümer des Thaman, der andere des Nuthman, und das soll sich ja normalerweise austauschen nach dem Bärvertrag, aber das geschieht in diesem Fall nicht. Jetzt schauen wir uns aber ein Beispiel an, anknüpfend an das, was ich gerade eben gesagt habe. Jemand handelt außerhalb seiner Wakala, aber im Sinne des Eigentümers, zu seinen Gunsten. Und zwar, du vermietest dein Auto und dein Auto, du vermietest jemandem dein Auto und dieses Auto hat einen Wert von 2000 Euro. Der Mieter weiß, das Auto kostet 2000 Euro, aber er findet jemanden, der es ihm für 4000 abkauft. Und er sagt ihm, bitte schön, hier nimm es für 4000 und gib mir das Geld. Und sie machen diesen Vertrag untereinander aus. Und der Käufer denkt natürlich, dass es dem Mann gehört. Weil normalerweise, wenn jemand kommt und ein Auto verkauft, du gehst davon aus, dass er auch der Eigentümer von diesem Auto ist. Das ist die Norm. Das sind natürlich theoretische Beispiele. In der Realität weiß man natürlich, dass es Menschen gibt, die unehrlich sind. Deswegen macht man sicherheitshalber werden andere Sachen also vorausgesetzt, wie zum Beispiel eben Fahrzeugschein, solche Sachen, ja. Und dadurch, das sind alles Sachen, die im Sinne der Scharia sind und keinen Widerspruch darstellen zu unserer Gesetzgebung, auf gar keinen Fall. Aber uns interessiert das Prinzip dahinter. Es könnte ja auch sein, dass jemand einen Fahrzeugschein in der Hand hat und es ihm doch nicht gehört. Weil es gibt auch Menschen, die solche Sachen herstellen können, ohne dass du merkst, oder jemand gibt dir Falschgeld, ja. Dann denkst du auch, das Geld, was ihm gehört, aber dabei gehört es ihm ja gar nicht, ja. Oder jemand hat das Geld geklaut. Du weißt ja auch nicht, dass es geklaut ist. Das riechst du ja nicht am Blatt, dass es geklaut worden ist. Und so weiter und so fort. Dann geht es uns um das Prinzip. Und außerdem, wie wir auch immer sagen, die islamische Gesetzgebung, die Regeln, die es hier gibt, die sind ja auch nicht nur beschränkt für die Stadt, in der du gerade lebst. Ja. Es gibt auch noch Länder auf der Welt, die andere Situationen durchmachen. Und deswegen diese Gesetzgebung oder diese Regeln, die wir erwähnen, sind allgemeine Regeln. Aber sie dann in der Praxis anzuwenden, wie gesagt, kann es sein, dass jemand sagt, hör mal zu, jeder Mensch weiß, dass ein Kaufvertrag eines Autos nur mit einem Fahrzeugschein gültig sein kann. Und wenn der nicht da war, bist du selbst schuld, wenn du ihm das Geld ausgehändigt hast, ohne einen Fahrzeugschein zu bekommen. Okay? So, das ist in der Realität kein Widerspruch zu dem, was wir hier sagen. Nicht, dass jemand das eins zu eins so umsetzt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Tayyip, jetzt kommen wir zu unserem Beispiel zurück. Jemandem, dem du das Auto geliehen hast, kommt auf die Idee, es zu verkaufen, weil er sagt, guck mal, ich weiß, das Auto hat 2000 Euro Wert, aber ich habe dir es für 4000 verkauft. Das ist also gewinnerbringend. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben dazu verschiedene Ansichten. Wenn jetzt hier jemand außerhalb seiner Wakala agiert. Und die erste Ansicht mit den Gelehrten ist, dass sie sagen, so ein Kaufvertrag ist in der Schwebe und wir erklären ihn erst dann für gültig, sobald wir wissen, dass der Eigentümer damit einverstanden ist. Okay? Das heißt also, Wir sagen noch nicht sofort, er ist ungültig, sondern wir warten ab. Wir fragen den Eigentümer. Wenn er damit einverstanden ist, dann sagen wir, dann ist der Vertrag gültig, den der Wakil zunächst einmal unrechtmäßig eingegangen ist. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass sie unterscheiden. Sie sagen, solch ein unbefugtes Handeln führt zu einem gültigen Verkauf, aber nicht zu einem gültigen Kauf. Das heißt, sie sagen, kaufen und verkaufen ist für uns nicht dasselbe. Wenn jemand zugunsten eines Eigentümers verkauft, wie in diesem Fall das Auto, er verkauft das Auto für mehr, als es eigentlich wert ist, dann ist das gültig, wenn der Eigentümer natürlich damit nach einverstanden ist. Aber, Entschuldigung, es ist auf jeden Fall gültig, wenn er es macht, aber ungültig, wenn er kauft. Das heißt, jemand zum Beispiel leiht dir Geld aus und du siehst, plötzlich gibt es da ein Auto zu kaufen, das besonders günstig ist. Okay? Und wenn es besonders günstig ist und du kaufst es, dann handelst du vielleicht trotzdem, vielleicht handelst du im Namen des Eigentümers, aber sie sagen, solch eine Art Kauf ist ungültig, ein Verkauf hingegen ist gültig. Die dritte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist, dass solche Art von Verträgen immer ungültig sind, immer fasit. Egal, ob man kauft oder verkauft, und egal, ob der Eigentümer einverstanden ist oder nicht. Das sind drei verschiedene Ansichten, rahimahullah ta'ala. Das heißt, die erste macht es abhängig vom Einverständnis des Verkäufers. Die zweite unterscheidet zwischen dem Kaufen und dem Verkaufen. Und die dritte erklärt es für immer für ungut. Das heißt, es gibt niemanden, der sagt, solche Kaufverträge sind gültig immer. Ja? Insofern können wir sagen, immer wenn der Eigentümer nicht damit einverstanden ist, dann ist auch der Bay'fasid. Das können wir auf jeden Fall daraus schlussfolgern. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, wieso kommen sie zu unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf diese Thematik? Das haben sie, wie auch alle anderen Sachen, nicht einfach aus dem Ärmel geschüttet, sondern die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, haben für ihre Ansichten Beweise. Und die müssen wir erst einmal verstehen, damit wir nicht zu voreilig sind. Es gibt manche Menschen, sie denken, sie würden auf dem Weg der Ahl Sunnah und Jama'a laufen und wandeln, aber in Wirklichkeit benutzen sie für At-Tahlil und At-Tahrim immer ihren Verstand. Ja? Sie sagen zum Beispiel in diesem Fall, man, das kann doch gar nicht sein, wie kann das gültig sein? Und das ist die Ansicht, kann nicht stimmen. Ja? Warum? Weil ihr Verstand sagt, das heißt, sie haben nicht verstanden, dass die Gesetzestexte über uns bestimmen und nicht unser Verstand über uns bestimmt. Und das ist eine wichtige Thematik, weil das ist kein sage ich mal, theoretisches Gequake, sondern das ist etwas Praktisches. Praktisch muss ich aufpassen. Wenn es einen Hadith gibt, wenn es eine Ayah gibt über ein bestimmtes Thema, dann habe ich den Text zu verstehen und danach zu handeln, egal ob ich das für meinen Verstand für logisch empfinde oder nicht logisch empfinde. Weil wenn mein Verstand sagt, es ist unlogisch, aber es kann sein, ein anderer Verstand, für ihn ist das logisch, das Ganze. Ja? Und es ist nicht mein Verstand, der entscheidet, sondern es ist eben die Offenbarungstexte, die uns den Weg vorgeben als Muslime. Und zwar gibt es einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, von Urwa ibn Abil Ja'd al-Bariqi, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala. Was ist in diesem Hadith passiert? Der Prophet a.s. hat ihm einen Dinar gegeben, um ein Schaf zu kaufen. Was hat er gemacht? Also seine Aufgabe war es, ein Schaf zu kaufen und ein Schaf nach Hause zu kommen. Was hat er gemacht? Er kam zurück mit tatsächlich einem Schaf, aber zusätzlich mit einem Dinar. Und das ist nicht der gleiche Dinar, den er bekommen hat vom Propheten, sondern er kam ihm zurück mit einem Dinar und einem Schaf. Und was hatte er gemacht? Er hatte mit diesem einen Dinar, den der Prophet ihm gegeben hat, zwei Schafe gekauft. Er hat ein Angebot gefunden, manchmal gibt es so Angebote, 2 für 1 ungefähr. oder hat zwei günstigere gefunden oder jemand war in der Not, wollte unbedingt verkaufen, wie dem auch sei. Er hat zwei Schafe gekauft. Okay? Und dann hat er das eine Schaf für einen Dinar verkauft und ist so zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgekehrt und hat ihm das gegeben. Wie hat der Prophet darauf reagiert? Und das ist das Entscheidende, denn du musst wissen, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt der Erzählung des Hadithes, für den Usul-Gelehrten, er sagt dir, bis jetzt ist diese Erzählung Mauquf. Bis jetzt ist die Erzählung Mauquf. Für mich wird sie erst Marfu', sobald ich weiß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genauso gehandelt hat oder zum Ausdruck gebracht hat, dass er einverstanden ist oder die Sache gewilligt hat. Richtig? Erst dann ist es eine Hujjah bei allen Gelehrten. Denn bei allen Gelehrten ist der Marfu' Hadith eine Hujjah. Aber bis zum Zeitpunkt von Mauquf ist eine Angelegenheit. Also deswegen manche Leute sagen zum Beispiel, der Sahabi so und so hat das und das und das gemacht. Und das ist ein Beweis für das und das und das. Mal langsam. Das ist ein Beweis, aber nur bei denjenigen Gelehrten, die auch Mauquf-Hadithe akzeptieren. Hadithe, die Mauquf-Hadithe nicht akzeptieren, mit denen kannst du 50 solche Beweise bringen. Er wird das nicht von dir annehmen und nicht akzeptieren. Okay? Und das ist eine wichtige Angelegenheit, weil manche Leute, also gerade Anfänger, natürlich geht es jetzt um Anfänger, nicht um Gelehrte, es geht um Anfänger in der Religion, sie hören Beweise links und rechts und werden durcheinander und sie haben nicht gelernt, die Beweise auch zu ordnen. Ja, ich kann nicht ein Hadith, der bei Bukhari und bei Muslim authentisch überliefert worden ist, genauso einstufen wie ein Hadith, den ich finde in Musannaf ibn Abi Shaybah. Okay? Auch wenn der Sahih ist, aber das ist nicht die gleiche. Es gibt einen Grund, ja, warum dieser Hadith eben nur in diesem Werk steht und andere Hadith in diesen authentischsten Werken überhaupt steht. Ja? Das sind alles Feinheiten, die der Fiqh-Gelehrte mit berücksichtigt beim Abwägen der Beweise. Und dann reicht es eben auch nicht einfach nur zu sagen, der Hadith ist sahih oder nicht. Das ist nicht die einzige, sagt man, das einzige Kriterium, um Beweise zu ordnen und gegeneinander abzuwägen. Deswegen entscheidend ist, als der Prophet ﷺ zurückkehrte, als der Urwa radiallahu anhu zurückkehrte und der Prophet ﷺ davon erfuhr, hat er ﷺ für ihn um Segen gebeten und er hat gesagt, selbst wenn er mit Erde handeln würde, würde sein Handel gewinnerbringend sein. Also hier haben wir den eindeutigen Beweis, dass dieser Bay'vertrag gültig ist. Okay? Plus, wir können ableiten, dass solche Bay'verträge, in denen jemand, und jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, ein Wakil handelt außerhalb seiner Befugnis, dann hat er zwei Schafe gekauft. Und hat nicht nur ein Schaf gekauft. Okay? Außerhalb seiner Befugnis, aber zugunsten des Muwakkil, ja, das ist der Bevollmächtigende, ne, und jetzt kommt die nächste Bedingung dazu, die nächste Eigenschaft im Hadith dazu, dass der Muwakkil, in diesem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit einverstanden ist. Im Nachhinein, wenn diese Punkte alle aufeinander treffen, dann können wir sagen, dass der Bay'vertrag sahih ist. Ja? Und das nennt man einen Fuduli Bay'. Was heißt Fuduli Bay' sprachlich? Naja, Fuduli kommt wohl vom arabischen Begriff Fadl. Und Fadl ist das Zusätzliche. Ja? Az-Ziyada auf Arabisch. Oder Ar-Riba. All das bedeutet das Zusätzliche. Und warum heißt es zusätzlich? Naja, der Wakil hat ja außerhalb seiner Befugnis gehandelt. Das heißt, man hat ihm eigentlich nur gesagt, du darfst nur 1, 2, 3 machen. Und er hat aber einen vierten Schritt gemacht, den er eigentlich nicht machen darf. Er hat mit diesem Dinar, den der Prophet ihm gegeben hat, mehr gemacht, als ihm eigentlich zusteht. Er sollte ein Schaf kaufen und dieses bringen. Hat er nicht gemacht. Er hat mehr gemacht. Hat das gemacht, aber hat noch mehr gemacht. Insofern können wir sagen, dass dieser Hadith ein Beweis ist für die erste Ansicht der Gelehrten, die gesagt haben, ein Fuduli Bay' ist dann gültig, wenn der Eigentümer im Nachhinein zustimmt. طيب. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, die solche Sachen grundsätzlich verbieten. Das war die dritte Ansicht, die wir erwähnt haben, richtig? Sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhal ladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bil batil. O, die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Und diese Aya in Surat An-Nisa, Vers 29, diese Aya wird uns öfter noch begegnen, denn jedes Mal, wenn irgendwie, auf irgendeine Art und Weise Vermögen zu Unrecht verzehrt wird, auch im Kapitel über Zinsen, Zinsen werden zu Unrecht verzehrt, oder bei Glücksspiel, Vermögen wird zu Unrecht verzehrt, immer wieder wird diese Aya uns als wichtiger Grundsatz in Fiqh al-Buyu' über die Bay'a-Verträge also immer wieder über den Weg laufen. Die Gelehrten, die gesagt haben, dass solche Sachen falsch und verboten sind, sagen, in dem Moment, in dem man etwas nicht im Sinne des Wakil verkauft oder kauft, hat man das Vermögen zu Unrecht verzehrt, weil wir wissen ja nicht, ob der Muwakkil damit einverstanden ist. Und für das Einverständnis ist ja Voraussetzung für die Gültigkeit. Also ist in diesem Moment der Bay'a-Vertrag ungültig. Natürlich nach ihrer Ansicht, wie kann man es lösen? Ja, man kann ja im Nachhinein einen neuen Vertrag eingehen. Also wenn ich dir etwas verkaufe und dann gehe ich zu dem Eigentümer vom Auto zurück, ich verkaufe dir ein Auto, aber nicht mein Auto von meinen Eltern. Und ich gehe nachher zu meinen Eltern zurück und sie sagen, nee, es war okay, was du gemacht hast, dann können wir einen neuen Vertrag eingehen, ist ja kein Problem. Jetzt kann jemand von euch sagen, ist doch Jacke wie Hose. Oder nicht? Könnte jemand sagen, ist doch Jacke wie Hose. Ob wir sagen, er ist ungültig und wir gehen nachher einen neuen Vertrag ein, oder es ist gültig, wenn der Muwakkil im Nachhinein einverstanden ist. Versteht ihr die zwei Angebote? Und wir sagen, nein, das ist nicht dasselbe. Warum? Weil es geht ja um die, der feine Unterschied ist ja die Phase, bis wir wissen, dass der Muwakkil einverstanden ist, beziehungsweise bis wir wissen, dass wir den Vertrag nochmal neu eingehen sollen. Ja? Weil im ersten Fall ist der Vertrag schon gültig ab dem Zeitpunkt, dem er eingegangen ist, und im zweiten Fall eben nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, sollte in der Zwischenzeit irgendetwas passieren, dann ist es, dann haftet dafür oder bürgt dafür der Eigentümer. Und wenn der Bay'a-Vertrag gültig war, ist der Eigentümer der Neue. Wenn der Bay'a-Vertrag ungültig war und man den Vertrag nochmal neu eingeht, dann war in der Zwischenzeit, hat kein Kaufvertrag stattgefunden. Okay? Und diese Phase, die mag kurz sein, aber sie mag auch lang sein. Denn ich kann ja heute einen Bay'a-Vertrag eingehen und vielleicht erfahre ich erst in einem Jahr, ob der einverstanden war oder auch nicht. Der eine ist übertrieben. Aber das ist alles möglich. Und deswegen ist es schon sehr wichtig zu wissen, ob die erste Ansicht gilt oder eben die dritte. Dann haben wir noch die Gelehrten dieser dritten Ansicht sagen, es gibt noch einen zweiten Beweis, der auch für uns im Fiqh al-Bay' auch von großer Bedeutung ist und der auch Grundlage ist für diese vierte Bedingung. Und zwar, dass man Eigentümer der Ware sein muss. Und zwar der folgende Hadith von Hakim ibn Hizam, radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, ich fragte den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes. Auf Arabisch erstmal. As'altu al-Nabiyya, sallallahu alaihi wa sallam, faqultu, ya Rasulallah, ya'tini al-Rajul, fa yas'aluni al-Bay'a, leysa indi, abi'uhu minhu, thumma abta'uhu lahum min as-suq. Qala, la tabi' ma leysa indak. Hakim, rahimahullah wa radiyallahu anhu, sagte, ich fragte den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes. O Gesandter Allahs, manchmal kommt jemand und will etwas kaufen, was ich nicht habe. Pass auf. Er will etwas von mir kaufen, was ich nicht habe. Das heißt, ich habe es nicht in meinem Besitz. Es gehört mir gar nicht. Er sagte, ich verkaufe es ihm aber trotzdem. Und hiernach kaufe ich es für ihn vom Markt. Dann sagte der Prophet, verkaufe nicht, was du nicht besitzt. Verkaufe nicht, was du nicht besitzt. Dieser Hadith ist sehr wichtig in Bezug auf die Bedingungen, in der wir gerade sind und auch in Bezug auf die nächste Bedingung, die wir uns inshallah als fünftes anschauen werden. Warum? Naja, erstens einmal, das ist wie wenn jemand zu dir heute zum Beispiel kommt und sagt, zum Beispiel, du bist ein Autoverkäufer, ja, und er sagt zu dir, ich möchte gerne ein Auto kaufen, das vier Sitze hat, vier Tür, ein also so viel PS, so schnell fahren kann, Diesel, Benzin, was weiß ich. Er sagt dir diese Eigenschaften. Und du bist Autohändler, du hast Autos im Hof, aber das Auto hast du nicht. Und du sagst ihm, es ist kein Problem, ich verkaufe dir genau dieses Auto, was du willst. Und du gehst mit ihm den Vertrag ein, und mündliche Verträge sind wie schriftliche Verträge, und du meinst damit, du besorgst es für ihn, weil du hast einen Freund, der genau das Auto hat, was du gerne möchtest. Und dann sagst du, ich besorge es für dich, und dann gehst du es für ihn besorgen und gibst es ihm. Und das ist verboten, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak, verkauf nichts, was du nicht besitzt. Oder anders übersetzt, verkauf nichts, was du nicht bei dir hast. Entscheidend ist, dass erstens geht es hier um dass du nicht Eigentümer dessen bist, was du verkaufst. Denn das führt zur Ungültigkeit des Bay'a. Und zweitens geht es hier auch um die Fähigkeit, die Ware aushändigen zu können. Das ist, was wir als fünften Punkt noch anschauen werden, gleich inshallah ta'ala. Tayyib. Dieser Hadith ist deutlich in der Hinsicht, dass die Gelehrten gesagt haben, beim Fuduli Bay' gehört dem einen gar nicht das, was er verkauft. Und deswegen, selbst wenn er das Einverständnis im Nachhinein holt, in dem Moment, wo er es verkauft hat, hat er etwas verkauft, was ihm nicht gehört, und hat dem Hadith zuwidergehandelt. Also erklären wir seinen Bay' für ungültig. Jetzt bleibt noch die Frage, auf was fußen die Gelehrten der zweiten Ansicht, die gesagt haben, dass ein Fuduli Bay' gültig ist beim Verkauf, aber nicht beim Kauf. Ja, diese Unterscheidung gemacht haben. Und sie berufen sich auf denselben Hadith von Urwa ibn Abil Ja'd al-Bariqi, oder den wir vorhin uns angeschaut haben, radiyallahu ta'ala anhu. Und sie sagen, wenn wir davon ausgehen, dass man unbefugt für niemanden Bay'verträge eingehen darf, so ist dieser Hadith kein Argument, ohne Erlaubnis des Eigentümers in seinem Namen zu kaufen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Urwa eine Erlaubnis gegeben. Das Einzige, was Urwa ohne Erlaubnis gemacht hat, ist etwas verkauft zu haben. Okay? Das heißt, sie sagen, der Prophet a.s. hat Urwa einen Dinar gegeben. Und er hat ihn damit beauftragt, zu kaufen. Richtig? Das heißt, Urwa, ob er jetzt ein Schaf gekauft hat oder von einem Dinar zwei gekauft hat, er hatte die Erlaubnis, mit diesem Dinar Schafe zu kaufen. Aber der Prophet hat ihm nicht die Erlaubnis gegeben, zu verkaufen. Okay? Und deswegen haben sie gesagt, dieser Hadith beweist die Gültigkeit des Fuduli Bay' hinsichtlich des Verkaufens, aber nicht hinsichtlich des Kaufens. Na, und dass natürlich der Eigentümer im Nachhinein damit einverstanden war, der Prophet a.s., können wir wieder darauf zurück, können wir in diesem speziellen Fall darauf zurückführen, dass es ab dem Zeitpunkt galt, an dem der Prophet damit einverstanden war, und dadurch gab es keinen wirklichen Konflikt. Okay? Das ist ihr Argument aus diesem Hadith von Urwa ibn Abil Ja'd. Insofern sehen wir, dass alle drei Gruppen von Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, einen gültigen Beweis haben. Und die Frage ist natürlich, wie wir das eine, wie wir die Beweise gegeneinander abwägen. Von diesen drei Ansichten ist die richtigere Ansicht, und Allah azza wa jalla weiß es am besten, dass dieser Fuduli Bay' sowohl für das Verkaufen als auch für das Kaufen gültig ist, sofern der Eigentümer im Nachhinein zustimmt. Sofern der Eigentümer im Nachhinein zustimmt. Dass der Prophet alaihissalatu wassalam Urwa die Erlaubnis gegeben hat zu kaufen, entnehmen wir aus diesem Hadith, aber hat Urwa radiallahu anhu wirklich gemäß der Wakala des Propheten eingekauft? Auch nicht. Richtig? Er hat eindeutig nicht ein Schaf gekauft, sondern zwei Schafe gekauft. Das heißt, auch dieser Hadith beweist, dass Urwa im Sinne des Propheten gehandelt hat, ohne eine Erlaubnis von ihm zu haben. Und der Prophet hat in Bezug darauf im Nachhinein zugestimmt. Das ist Nummer eins. Und dass dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch für das Verkaufen gilt und nicht nur für das Kaufen gilt, warum? Weil also beim Verkaufen noch einmal hat der Prophet mir die Erlaubnis vornherein gegeben. Okay? Das heißt, da brauchen wir also keinen, Entschuldigung, nicht verkaufen, bei das Einkaufen. Dinar kauft er ja ein Schaf ein. Okay? Das heißt, für das Einkaufen hat er, ist dieser Hadith kein Beweis für die Gültigkeit des Fuduli Bay'a. Weil diese Bevollmächtigung hat er ja bekommen. Sondern die Bevollmächtigung hat er nicht, sagen die Gelehrten der zwei Ansicht, beim Verkaufen gehabt. Und trotzdem galt es. Also gilt es zu verkaufen, aber nicht zu kaufen. Versteht ihr? Ja, also es gilt zu verkaufen, aber nicht zu kaufen. Weil kaufen, du kannst du nicht mit dem Hadith von Urwa beweisen. Weil uns geht es ja beim Fuduli Bay'a darum, dass der Eigentümer nicht die Erlaubnis gegeben hat. Aber der Urwa hat doch die Erlaubnis gehabt, ein Schaf zu kaufen, sagen sie. Also ist dieser Hadith kein Beweis für das Kaufen, sondern nur fürs Verkaufen. Weil das ist tatsächlich ohne Einverständnis des Propheten, oder Entschuldigung, ohne Wakala, ohne Bevollmächtigung des Propheten, außerdem geschehen. Tayyib. Insofern haben wir den Beweis fürs Verkaufen. Die Frage ist, was mit dem Kaufen? Wir sagen richtigerweise, gilt es nicht nur für das Verkaufen. Da sind wir mit der zweiten Ansicht einverstanden. Wir vertreten die erste Ansicht. Ja. Die zweite Ansicht sind wir mit denen auch einverstanden, was das Verkaufen angeht, wegen dem Hadith von Hakim ibn Hizam über Propheten zusammen mit Urwa ibn Abil Jad, radiallahu anhu. Aber was ist mit dem Kaufen? Gibt es dafür auch einen Beweis oder gibt es dafür keinen Beweis? Und wir sagen, dass der Hakim ibn Hizam radiallahu ta'ala anhu in Wirklichkeit auch beim Kaufen nicht gemäß der Wakala des Propheten gehandelt hat. Weil er hätte nur ein Schaf kaufen sollen, hat aber zwei gekauft. Okay? Also ist der Hadith von Urwa radiallahu anhu, der Hadith von der Überlieferer ist Hakim ibn Hizam, ja, aber die zwei Personen, die es geht, ist der Prophet mit Urwa. Insofern hat Urwa radiallahu anhu ohne Bevollmächtigung des Propheten zwei Schafe eingekauft. Richtig? Der Prophet war im Nachhinein einverstanden, also ist auch das Einkaufen durch diesen Hadith bewiesen. Okay? Also haben wir das, geklärt. Tayyib. Wir haben, ja, wir können das auch noch anders beweisen, und zwar durch den Qiyas. Den Qiyas, den können wir so begründen, wir sagen, man darf ja als Wakil für, der Wakil ist der Bevollmächtigte, okay? Man darf ja als Bevollmächtigter für den Bevollmächtigenden handeln. Richtig? Okay. Wir erlauben das, warum? Was ist die Illa dafür? Wir erlauben das, weil eben der Wakil, der Muakkil, der Bevollmächtigende, damit einverstanden ist. Okay. Wenn ich also weiß oder im Nachhinein erfahre, dass der Bevollmächtigende damit einverstanden ist, ist es ein Grund dafür, auch den Fuduli Bay' für gültig zu erklären. Ja? Also die gemeinsame Illa, warum übertrage ich den Hukum des ersten Falles, der erste Fall, das kennen wir aus Usul al-Fiqh, für die es gelernt haben, der Qiyas. Wir haben zwei verschiedene Fälle. Wir haben einen Bekannten und einen Unbekannten. Beim Bekannten heißt, wir kennen den Hukum von Allah subhanahu wa ta'ala darüber. Und wir haben einen unbekannten Fall, das heißt, wir kennen nicht den Hukum von Allah subhanahu wa ta'ala darüber. Jetzt übertragen wir den Hukum des ersten auf den zweiten. Warum? Weil wir eine gemeinsame Illa gefunden haben, die natürlich sinnvoll ist. Ja? Und das ist in diesem Fall das Einverständnis der Eigentümer. Beide sind einverstanden. Bei der Wakala, die ordentlich ist, als auch bei dem Fuduli-Bi', bei dem die Wakala eben im positiven Sinne missbraucht worden ist. Ja? Aber in beiden Fällen ist der Eigentümer einverstanden. Also können wir den einen Fall auf den anderen übertragen. Das ist eine Art Qiyas und das ist ein Argument für die Gelehrten, die auch den Fuduli-Bi' akzeptieren, egal ob man damit kauft oder ob man das verkauft. Allgemein zusammengefasst, als kleine Ergänzung, wir haben gesagt, die Vertragspartner müssen Eigentümer sein der Ware, aber dieses Eigentümer sein der Ware hat in der Wirklichkeit, Entschuldigung, diese Vertragspartner, die diesen Vertrag miteinander eingehen, entweder sind sie selbst die Eigentümer vom Geld und vom Auto zum Beispiel, oder sie sind bevollmächtigt worden, oder sie und diese Art Bevollmächtigung hat auch verschiedene Wirklichkeiten, verschiedene Arten. Ja? Entweder ich bevollmächtige dich, ich sage zu dir, bitte, nimm dieses Geld und kaufe für mich das und das. Dann habe ich dich jetzt ordentlich damit bevollmächtigt. Aber es kann auch sein, dass ich jemanden bevollmächtige für die Zeit nach meinem Leben. Das nennt man dann nicht mehr Wakala, sondern nennt man Wasiyya. Dann bist du nicht der Wakil, sondern der Wasi. Ja. Wie geht das? Na, ich sage zum Beispiel, nach meinem Tod, nimm bitte so und so viel Geld vom Erbe und kauf für mich das und das und das, zum Beispiel einen Brunnen oder mach damit etwas Gutes oder spende es, wie auch immer. So, und die, eine andere Möglichkeit ist auch eine Art Stellvertretung und auch eine Art Bevollmächtigung, die eben nicht ein Mensch einem anderen gegeben hat, sondern die Allah subhanahu wa ta'ala jemandem gegeben hat oder im Sinne der Gesetzgebung ein Richter gegeben hat, zum Beispiel die Wilaya eines Wali für ein Kleinkind. Ja? Das heißt also, wenn ein Kleinkind Besitz hat, Eigentum hat und dann kann das Kleinkind natürlich nicht darüber selbst verfügen und kann auch, weiß er nicht geschäftsfähig und weiß er auch nicht, was gut in seinem Sinne ist. Ja? Stell dir mal vor, Beispiel, du nimmst mal dir ein Waisenkind auf, wie zum Beispiel die Eltern, die Kinder deines verstorbenen Bruders, ja, und die nimmst du bei dir auf und du weißt, sie haben Geld geerbt von ihrem verstorbenen Vater oder von ihren verstorbenen Eltern. Und du handelst jetzt mit dem Geld im Sinne der Kinder, weil du ihnen was zu essen kaufst, weil du ihnen Kleider kaufst oder was auch immer, dann ist das eben keine, dann nennt man das eben keine Wakala, sondern wir würden das eben als Wilaya bezeichnen. Er ist der Wali, der Vormund für diese Kinder und darf dann auch in ihrem Namen handeln. Insofern haben wir hier einen Wakil, wir haben einen Wasi, wir haben einen Wali, alle handeln im Namen eines Eigentümers, aber eben zwei davon zu Lebzeiten und einen davon nach dem Tod. طيب. Ja gut, jetzt gibt es noch ein paar spezielle Fälle, die an dieser Stelle sinnvoll zu erwähnen sind, die auch was mit dieser Angelegenheit zu tun haben. Und zwar geht es um den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es heißt, dass ein Mann von den Muhajirun und Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Ich bin mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dreimal auf einem Feldzug gewesen. Immer hat er gesagt, drei Dinge gehören allen Muslimen: Pflanzen, Wasser und Feuer. Pflanzen, Wasser und Feuer. Auf Arabisch: Al-Muslimuna shuraka'u fi thalath. Fil kala'i wal ma'i wal nar. Fil kala'i wal ma'i wal nar. Was heißt das? Das heißt, es gibt Dinge, und das war diese, auf den der Prophet hingewiesen hat, alayhi salam, die grundsätzlich keiner für sich alleine beansprucht als sein Eigentum. Und dazu gehört eben das Beispiel mit dem Wasser, damit es eben ist das Brunnenwasser gemeint, oder die Gewässer allgemein, das Wasser, das Allah Azza wa Jal vom im Himmel herabsendet, oder das Wasser im Meer, oder das Wasser in den Flüssen, oder das Wasser unter der Erde. Ja, all diese Arten von Wasser, da gibt es keinen Mensch, dem das gehört, als Eigentum gehört. Nicht zu verwechseln mit dem Erstanrecht. Das Erstanrecht, das heißt, wer zuerst davon profitieren darf, das ist eine andere Angelegenheit. Aber es geht darum, keiner kann sagen, mir gehört der Fluss so und so oder mir gehört das Meer so und so. Und das sind Sachen, die die Menschen sich untereinander teilen. Das mit dem Erstanrecht ist gemeint, dass wenn jemand zum Beispiel bei einem Brunnen zuerst war, wie zum Beispiel Leute sind auf der Reise und sie kommen an einem Brunnen vorbei und der Erste schöpft Wasser aus dem Brunnen, dann hat er das Erstanrecht darauf, bis er sein Bedürfnis gestillt hat. Und dann darf er es aber nicht für sich alleine beanspruchen, sondern dann gibt es eben weiter an den Nächsten. Tayyib. Das heißt, er darf nicht sagen, ich habe den Brunnen zuerst gefunden, er gehört mir oder sowas, ja, sondern er schöpft daraus Wasser. Und wenn er seine Bedürfnisse gestillt hat, für sich, für seine Kinder, für seine Tiere, die er dabei hat, für seine Flaschen, die er mitnimmt für unterwegs, dann kann er nicht sagen, ab jetzt verkaufe ich den Rest des Wassers an den Nächsten. Da gibt es ja die berühmte Geschichte von Uthman, radiallahu ta'ala anhu, vielleicht habt ihr sie mal gehört aus der Sira. Und zwar gab es in Medina einen Brunnen, der bis heute auch noch bekannt ist. Allerdings also kann man nicht mehr daraus trinken. Dieser Brunnen gehörte ursprünglich einem Juden in Medina. Und die Muslime brauchten das Wasser. Und Uthman, radiallahu anhu, gehörte zu denjenigen Sahaba, die Händler waren. Und ja gut, in der Regel ist es so, dass wenn jemand erfolgreich im Handel ist, hat das auch nach dem Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala auch mit dem Rizq zu tun, dass Allah einem auch Intelligenz gegeben hat und weiß, wie man Handel treibt. Auf jeden Fall hat er das gebraucht und der Jude wollte ihm Uthman nicht das Wasser, den Brunnen verkaufen. Er wollte den Muslim nicht Wasser zu trinken geben. Und Uthman hat ihm dann angeboten, es von ihm abzukaufen. Er wollte es aber nicht ganz verkaufen, weil wenn er es ganz verkauft, hat er nichts mehr selbst davon. Also hat Uthman ihm gesagt, okay, ich mache dir einen Vorschlag, sodass du noch was verdienen kannst, wir auch was vom Wasser haben. Ich kaufe dir die Hälfte des Brunnens ab. Und die Hälfte bedeutet, dass eben ein Tag der Jude das verkaufen darf und ein Tag Uthman darüber verfügt und in Anführungsstrichen verkaufen darf. Aber wir haben ja gelernt, dass das Wasser aus dem Brunnen gehört ja allen. Er war damit einverstanden. Und dann hat Uthman radiallahu ta'ala immer am Tag, an dem er dran war, hatte den Leuten kostenlos Wasser gegeben. Und am Tag, an dem der Jude dran war, hat er sein Wasser verkauft, das ist aber nichts los geworden. Nach kurzer Zeit kam er zu Uthman und sagte zu ihm, ich verkaufe dir auch noch die zweite Hälfte des Brunnens. Okay. Das Gleiche gilt nicht nur für das Wasser, sondern auch für Gräser. Gemeint ist also, das, was Allah subhanahu wa ta'ala wachsen lässt an Bäumen, an Pflanzen, an Gräsern. Also ich rede jetzt nicht von der Pflanze, die du in deinen Blumentopf zu Hause gesetzt hast, aus einer Pflanze aus deiner Heimat, ja? Sondern ich rede jetzt davon, draußen gibt es Felder, die in Anführungsstrichen niemandem gehören. Ja? Weiden, Wiesen. Es kann sogar dein eigener Bereich sein. Zum Beispiel, du hast ein Grundstück und dieses Grundstück ist nicht bebaut. Du hast das Grundstück, weil du das irgendwann mal vielleicht für deine Kinder oder für deine Enkel zurückgestellt hast. Und jetzt will ein Hirte kommen und auf dieser Wiese, die dein Grundstück ist, ja, weiden. Auch da hast du nicht das Recht, ihm das zu verwehren. Okay? Wenn du eigene Tiere hast und du sagst, ich möchte erst meine Tiere weiden lassen und danach die anderen, das ist kein Problem. Dann, wie gesagt, das ist ja das Erstanrecht, was dir zur Verfügung steht. Aber mit welchem Recht willst du jemanden verweigern, auf dieser Wiese zu weiden, wenn du das selbst nicht brauchst? Ja, und das ist damit gemeint, dass es eben allen Menschen zur Verfügung steht. Und daraus natürlich mit dem Feuer ist das Brennholz gemeint, eben die Bäume. Bäume, die einfach wachsen. Warum sollte jemand dem anderen verwehren, den Baum so und so fällen zu dürfen, um davon eben Feuer zu haben für sein Haus, um das zu wärmen? Das ist natürlich nicht, dass man, also falsch, ich habe gesagt, das ist die Theorie, die dahinter steckt. Dass man in der Praxis das verwaltet und die Leute nicht wild versus einfach die Wälder niederholzen lässt, sodass am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und dass man einen Förster hat, der vielleicht das Ganze ein bisschen ordnet und sagt, hör mal zu, dieses Jahr dürft ihr nur 1000 Bäume fällen, weil wir müssen auch wieder 1000 pflanzen und solche Sachen. Das ist ja kein, oder du sollst nur in diesem Bereich fällen, damit eben die Bäume im anderen Bereich erst noch ein bisschen wachsen können. Oder weil es da eben Tiere gibt, die sterben würden, wenn du ihre Häuser niederbrennt, sage ich mal. Das ist ein anderer Angriff. Das hat was mit Ordnung der Realität zu tun. Aber im Grunde genommen, das, was einfach draußen wächst, ist eben für jedermann. Und daraus ergibt sich auch die Angelegenheit, Samsamwasser nicht verkaufen zu dürfen. Ja? Weil, also Samsamwasser. Und das Problem ist, es wird verkauft, mit Sicherheit, aber sicherheitshalber sollte man es nicht machen. Aber grundsätzlich gilt, wenn jemand Wasser geschöpft hat, dann hat er es zu sich genommen. Ja, und dann gehört es ihm auch. Deswegen, wenn wir sagen, der Baum da draußen gehört jedem, aber wenn jemand da hingegangen ist und hat den Baum gefällt und hat den Sterholz in seinen Lastwagen geladen, da kannst du nicht kommen und sagen, gib mir was davon ab. Sondern das ist seine Mühe, die er reingesteckt hat. Und dadurch, dass er es quasi in Anführungsstrichen, in positivem Sinne an sich gerissen hat, ja, zurecht genommen hat, gehört es ihm. Ja? Oder jemand kommt im wilden Urwald, geht er und pflückt eine Pflanze oder was auch immer. Dadurch, dass er sie genommen hat, gehört sie ihm. Und genau das Wasser aus dem Brunnen, dadurch, dass du es genommen hast, gehört es dir. Fertig. Und darfst du dann dementsprechend auch verkaufen. Ansonsten würde man natürlich das Wasser nicht verkaufen dürfen. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Verständnis, das ist nicht mit dem Hadith gemeint. Im Hadith ist eben gemeint mit dem Wasser, das Brunnenwasser, und dass es allgemein allen gehört und man es ihnen nicht verwehren darf. Aber wenn man es zu sich genommen hat und dafür sich Mühe gegeben hat, darf man auch das dann verkaufen. Deswegen, als ein Mann einmal zum Propheten kam, a.s.w., und von der Sadaqa verlangt hat, dann hat er ihm angeordnet, ich glaube, hat ihm eine Axt gegeben oder ähnliches, um Holz fällen zu gehen. Und was macht er sonst, außer dass das Feld nachher eben das Holz auch verkaufen geht hinterher, logischerweise. Tayyib. Dann kommen wir zur fünften Bedingung. Die fünfte Bedingung ist, dass man die Ware aushändigen können muss. Die Fähigkeit, Ware aushändigen zu können. Stell dir mal vor, zwei Leute wollen einen Bärvertrag eingehen, sind beide damit einverstanden, sind beide geschäftsfähig. Das ist Mubah, der Thaman und der Muthman, beides Mubah. Sie sind auch beide Eigentümer der Sache, Auto gegen Geld. Aber einer von beiden hat keinen Zugriff auf sein Eigentum. Wie jemand, dessen Geld eingefroren worden ist. Jemand, dessen Konto gepfändet wird. Oder was, ja, zumindest hat keinen Zugriff mehr darauf. Ja. Heutzutage vielleicht hat sein Passwort vergessen. Kommt nicht mehr rein. Oder hat sein Geld, es gehört ihm, aber er weiß nicht, wo es hingetan hat. Hat es verloren. Er weiß nicht mehr, wo es vergraben hat. Er weiß nicht mehr, in welchem Tresor er es versteckt hat. Wie auch immer, er hat keinen Zugriff darauf. Wenn er keinen Zugriff darauf hat, dann ist dann auch dieser Bär-Vertrag ungültig. Und deswegen, und ein Beweis dafür ist das, was wir vorhin gesagt haben, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak, verkauf nicht, was nicht bei dir ist. Das heißt, worauf du auch, entweder was dir gehört, oder aber auch, worauf du keinen Zugriff hast. Ein zweiter Beweis ist der Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dem er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam naha an bay' al-gharar. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat riskante Bay'-Verträge verboten. Und dieser Hadith wird schon öfter über den Weg laufen, dass riskante Bay'-Verträge verboten sind. Und was ist damit gemeint? Riskant ist eben auf Arabisch gharar. Damit meint man alles, was man irgendwie einer Gefahr aussetzt oder wodurch man betrügt. Und Radar-Verträge, was heißt, man setzt sich oder die Ware einer Gefahr aus oder ähnliches, gemeint ist damit, dass man nicht weiß, ob dieser Vertrag, wie er ausgehen wird. Der Ausgang des Vertrages ist ungewiss. Ja? Beispiel, jemand steckt 5 Euro in eine Maschine in der Hoffnung, dass irgendwelche Zahlen kommen. Und wenn eine richtige Kombination kommt, dann schmeißt man ihm ein Plüschtier raus oder so. Ja. Oder Geld oder irgendetwas. Ja. Also klassische Form von Glücksspiel und Automaten. Okay? Das heißt, du schmeißt Geld rein, aber du kennst dessen Ausgang nicht. Du weißt nicht, was du dafür brauchst. Wenn du wüsstest, dass du genau das Plüschtier bekommst, was dort hinter der Vitrine ist, dann wäre es ja ein normaler Bär-Vertrag. Ja, kein Problem. Du kaufst etwas, bekommst genau das, was du willst. Okay? Aber du kaufst etwas, und du weißt nicht, was du von diesen Sachen bekommst. Vielleicht bekommst du auch gar nichts. Okay? Oder Tombola. Kennt ihr Tombola? Vielleicht jemand zahlt und nimmt irgendeinen Zettel. Und wenn der Zettel aufmacht, dann steht entweder reingelegt drauf. Ja? Oder steht zum Beispiel ein Bild vom Auto drauf. Oder kriegt er ein Spielzeugauto oder irgendwas. Ja? Dann wäre, dessen Ausgang ist ungewiss. Das ist auf Arabisch Mastur al-Aqiba. Und solche Sachen sind haram, verboten. Weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam Gharar-Verträge verboten hat. Beispiel dafür ist, dass jemand sagt, aus dem klassischen Beispiel wäre, ich verkaufe dir die Früchte meines Gartens, die Ernte meines Gartens vom kommenden Jahr. Für so und so viel Geld. Kein Mensch weiß, wie viele Früchte es sein werden, ob es überhaupt Früchte geben wird, ja, und welche Qualität sie haben werden. Das sind alles Eigenschaften, die einen großen Einfluss haben auf den Wert, den man letztendlich bezahlt. Oder jemand sagt, ich verkaufe dir das, was meine Kuh nächstes Jahr zur Welt bringen wird. Wenn es einen Kalb bringt, dann einen Kalb, wenn 10 Kälber, bekommst du 10 Dinge, dann bekommst du eben 10. Ja. All das ist ein Radar-Vertrag und eine Form des Unrechtes. Und das gehört eben zur islamischen Scharia und zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass eben unsere Religion nicht nur die Gottesdienste umfasst, sondern eben auch das Leben der Menschen. Denn solche Verträge, auch wenn der eine sagt, ich möchte gerne diesen Vertrag eingehen, warum ist das so schlimm? Ich bin damit einverstanden, diese 5 Euro loszuwerden und so weiter und so fort. Wir sagen, die Scharia schaut nicht nur auf einzelne Fälle, ob der und der einverstanden ist, sondern sie schaut auch, was ergibt sich daraus, wenn man so etwas grundsätzlich den Menschen erlaubt. Zum Beispiel auch bei Zina zum Beispiel. 2 Leute sind damit einverstanden. Aber es geht nicht nur um die 2 Leute, die damit einverstanden sind. Es gibt, diese Menschen haben auch Familien. Die Menschen haben auch einen Ruf zu verlieren. Es gibt auch Kinder, die entstehen können, die darunter leiden werden. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt, du bist nicht der Einzige hier auf dem Planeten Erde. Es gibt nur andere Menschen um dich herum. Und wenn es in einem bestimmten Fall kein Problem gibt, heißt es nicht, dass es nicht in anderen Fällen zu Problemen führen kann, gerade wenn es grundsätzlich unter den Menschen eben erlaubt wird. Insofern, solche Radar-Verträge führen zu Unzufriedenheit unter den Menschen, führt zu Hass unter den Menschen, und solche Risikogeschäfte sind eben deswegen verboten, wegen der sogenannten Jahala. Jahala kommt vom arabischen Wort Jahl ist das Unwissen oder die Unwissenheit. Jahl ist auch die Unwissenheit. Und das ist eben das Prinzip, das diesem zugrunde liegt. Okay? Dem Gharar. Ich weiß nicht, was ich bekomme und wie viel ich davon bekomme. welche Qualität ich davon bekomme. Alles, was entscheidend ist für die Bestimmung des Wertes dieser Ware, die ich kaufe, wenn das unbekannt ist, wird dadurch der Wertvertrag ungültig. Jemand sagt, ein klassisches Beispiel, aus Schirr-Hazzad oder aus Hazzad-Mustachna, also sagt dir, ich verkaufe dir den Fisch im Meer. Ich habe einen Fisch, ich habe den gesehen letzte Woche, der schwimmt da irgendwo in der Gegend rum und den kannst du haben. Oder ich habe einen Vogel, siehst du den oben, der da fliegt? Den Vogel, der gehört mir, ich verkaufe ihn dir. Okay? Hol ihn runter, bind ihn fest, dann verkaufe ihn. Okay? Aber vorher ist es eben ein Problem. Er kann ihm sagen, wenn du ihn geholt hast, dann kaufe ich ihn dir ab. Das ist eine andere Sache. Ja? Dann gilt der Vertrag eh erst, wenn er ihn geholt hat. Ne? Es geht hier um das Prinzip des aushändigen Könnens. Wir müssen also ein bisschen denken lernen. Nicht, dass wir so eins zu eins alles übernehmen. Wenn einer zum Beispiel sagt, Moment, Fisch im Meer, ich habe zu Hause vor meinem Haus einen Teich. Der ist 3 mal 3 Meter groß und 1,5 Meter tief. Ja, und dort schwimmen 3 Lachse rum. Ja, und ich verkaufe dir alle 3 für 30 Euro. Das sollte kein Problem sein, wenn man ein Netz hat, dann kann man die sehr leicht einfangen. Also das ist kein Problem. Es geht darum, es nicht aushändigen zu können. Woher wissen wir eigentlich, dass solche Sachen verboten sind? Wir haben den einen allgemeinen Hadith gehört, Naha an Bay al-Gharar, Prophet hat Gharar-Verträge verboten, riskante oder Risikoverträge verboten. Und wir haben auch einen anderen Hadith, der auf das gleiche Prinzip hinweist. Der Prophet, es heißt im Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhum, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, naha an bay'i hablil habala. Dieser Hadith, ich übersetze ihn jetzt auf eine Art und Weise, kommt an, wie man übersetzt, dementsprechend versteht man ihn. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, den Verkauf von dem Verbot, was das schwangere Tier einer Schwangeren zur Welt bringen wird. Was das schwangere Tier einer Schwangeren zur Welt bringen wird. Ja? Also du hast ein Tier, das ist schwanger, aber du verkaufst nicht das, was im Bauch drin ist. Du verkaufst, du sagst, sobald das Tier, das Kind geboren wird und schwanger wird, verkaufe ich das Kind, das ungeborene Kind von dem Kind, das gerade vor dir steht. Okay? Insofern gemeint ist damit ein Tier, das es noch gar nicht gibt, noch gar nicht existiert. Es wäre schon problematisch genug, das Kind dieser Schwangeren zu verkaufen. Also ich rede von Tieren hier, nicht von Menschen, nicht falsch versteht, ja. Also jemand, das ist eine Kuh, nicht falsch verstehen hier. Das ist eine Kuh und die Kuh ist schwanger und ich verkaufe das Kalb, wenn man das überhaupt so nennen kann, oder das Embryo von dieser Kuh. Das ist nach der zweiten Übersetzung. Ist das auch die, wie heißt es, die anderen Gelehrten, manche Gelehrte, das ist die dritte Ansicht zu diesem Hadith, dass sie unter diesem Hadith des Propheten das ein bisschen anders verstehen. Sie verstehen das Verbot, einen Bay' von der Geburt des schwangeren Tieres abhängig zu machen. Ja? Das heißt also, ich kaufe, was würde ich dir sagen, ich kaufe diese Kuh, sobald sie das Kind geboren hat. Und einer sagt, ich bin damit einverstanden. Dann gilt der Vertrag erst, wenn das Kind geboren ist. Das Problem an dem Vertrag ist was? Der Zeitpunkt ist unbekannt. Also das kann sein, dass das heißt es, heute ist, kann sein morgen ist, kann sein in einem Jahr ist. Allahu a'lam, wie lange Kühe schwanger sind. Und das führt alles zur Ungültigkeit des Bär-Vertrages. Alle 3 Formen, die wir erwähnt haben, sind gemäß Ijma' haram. Gemäß Ijma' haram. Tayyib. Natürlich ein weiterer Grund, warum solche Bär-Verträge auch verboten sind, ist einfach das was ist nicht jedes Mal, wenn eine Kuh einen dicken Bauch bekommt, ist sie unbedingt schwanger. Könnte auch andere Gründe haben, warum ihr Bauch wächst, könnte eine Krankheit sein. Sollte jemand einwenden und sagen, man kann es ja durch Ultraschall feststellen, dann sagen wir, das Problem ist ja auch, wer garantiert dir, dass dieses Kind lebendig zur Welt kommt? Ja, weil darum geht es letztendlich. Vorher kannst du mit dem Tier wenig anfangen. Richtig? Insofern sind wir, Alhamdulillah, als Fuqaha immer auf der richtigen Seite. Ja. Und die Gelehrten haben da schon so weit gedacht. Außerdem muss es auch praktikabel sein. Das ist auch sehr wichtig für die Praxis. Ja. Dasselbe gilt auch, wenn man etwas um Jahre vorauskauft. Jemand sagt dir, ich kaufe dir deine Ware für die nächsten 3 Jahre ab. Das kannst du jemandem versprechen, aber es geht darum, ob es ein verbindlicher Vertrag wird. Wenn die Ware da ist und der eine darüber verfügt und sie gehört ihm und so weiter und so fort, dann kannst du sie ihm abkaufen. Aber du kannst nicht sagen, alles, was deine Fabrik in den nächsten 3 Jahren herstellen wird, werde ich dir abkaufen. Das ist ein Problem, weil die Ware gibt es noch nicht. Und der Prophet sagte, La tabi' ma laysa 'indak. Und wenn du kommst, ja, aber und oder geht's nicht, sag, der Prophet sagt, verkauf nicht, was dir nicht gehört. Okay? Und das sollst du noch einmal als Grundsatz haben bei dir in deinem Kopf, dass für uns gilt das, was der Prophet gesagt hat, a.s.w., als gegeben. Tayyib, ebenso hat der Prophet s.a.w. verboten. Das sind alles, also was wir jetzt erwähnen, sind einfach Beispiele für dieses Thema. Ja? Alles immer das Gleiche. Ja? Es geht einfach darum, dass man fähig sein muss, das Ding aushändigen zu können. Wenn es aber noch nicht da ist, dann kann ich es schlecht verkaufen. Der Prophet a.s. hat auch verboten, dass man die Milch in der Brust verkauft. Die Milch in der Brust verkauft. Ja? Weil darauf hat man noch keinen Zugriff. Aber wenn jemand die Milch in einen Eimer getan hat und sie dann verkauft, ist was anderes. Ne? Was anderes. Tayyib. Ebenso hat der Prophet a.s. Folgendes verboten. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verboten hat, die Früchte vor Beginn ihrer Reife zu verkaufen. Er verbot dies sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer. Naha an bay'i thamar hatta yabduwa salahuha naha al-ba'i'a wal-mubta'a. Was heißt das? Naja, mit Früchten kann ich erst was anfangen, wenn sie reif sind, erst dann kann ich sie essen, erst dann haben sie ihren Wert. Sollten sie vorher verkauft werden, bevor sie beginnen reif zu werden, also das heißt, das ist ein wichtiger Zeitpunkt, der Prophet weiß, dass Früchte reife Phasen durchmachen und dass es für jede Frucht bestimmte Anzeichen der Reife gibt. Bei manchen ist es die Farbe, bei manchen ist es die Härte der Haut, bei manchen ist es der Geruch, ja, das sind alles verschiedene Anzeichen, uns geht es um das Allgemeine, aber bevor dieser letzte Reifeprozess anfängt, ist diese Frucht dem Verderben ausgesetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es verdirbt, ist noch sehr groß und deswegen ist eben verboten, die Frucht in diesem Zustand zu verkaufen. Erst wenn es beginnt, reif zu werden. Stell dir vor, eine Banane, die macht auch verschiedene Stadien durch. Am Ende ist sie gelb und bekommt leichte schwarze Flecken. Ja? Dann ist sie reif. Also wenn man noch länger wartet, wird sie wieder braun und faul. Richtig? Wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist sie ganz gelb. Okay? Wenn sie ganz gelb ist und noch keine schwarzen Flecken hat, ja, dann ist sie auch noch nicht so wirklich süß und noch nicht vollkommen gereift. Und wenn du noch ein bisschen zurückgehst, ist sie leicht grünlich. Und wenn du noch zurückgehst, ist sie grün und so weiter und so fort. Ja? Und das kannst du ja beobachten, diesen Prozess. Aber sobald, das heißt, wann ist eine, was ist die Farbe, die wirkliche Farbe für die Banane? Gelb oder nicht? Das heißt, sobald sie beginnt, gelb zu werden, sobald sie beginnt, gelb zu werden, das heißt, sie ist noch grün, aber sie beginnt, gelb zu werden, können wir sagen, das ist der Moment, an dem eben eine Banane gekauft werden und verkauft werden darf. Aber eben, wie heißt es, nicht in dem Zustand, wo die Wahrscheinlichkeit noch da ist, dass sie, also stell dir mal vor, jemand würde die Banane pflücken zu einem Zeitpunkt, Bananen werden ja relativ früh gepflückt, aber sie reifen nach, richtig? Diese relativ grüne Banane, wenn du sie lässt, reift sie nach, obwohl sie nicht mehr mit dem eigentlichen Stamm verbunden ist. Das heißt, du hast die Rechte, das heißt, es ist in Ordnung alles. Ja? Aber wenn du sie pflücken würdest zu einem Zeitpunkt, an dem sie nicht mehr so nachreifen kann, dann wäre das natürlich viel zu früh gewesen in diesem Moment. Und deswegen sagt der Prophet, er hat verboten, sagt eben der Prophet hat verboten, vor Beginn ihrer Reife. Nicht, wenn sie reif geworden sind, sondern der Reifeprozess ist eine Phase. Bevor diese Phase beginnt, darfst du so etwas nicht verkaufen. Und in einer anderen Überlieferung von Anas ibn Malik sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Begründung dafür, und das ist auch das, worum es uns geht in diesem Kapitel, nicht vergessen, es geht darum, die Fähigkeit, die Ware aushändigen zu können. Okay? Er sagte, أَرَأَيْتَ إِن مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَا أَوْ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ. Das heißt auf Deutsch, stell dir vor, Allah würde die Früchte verweigern. Das heißt, er würde verweigern, dass diese Frucht heranreift. Das ist damit gemeint. Ja? Wodurch erlaubst du dir dann, das Geld deines Bruders zu nehmen? Du hast etwas genommen, was wertlos ist und hast ihm Geld dafür umgekehrt. Du hast ihm eine Frucht gegeben, die wertlos ist und hast dafür Geld genommen. Und sie ist nicht herangereift. Zu welchem Recht hast du dieses Geld dann genommen? Okay? Und das ist eben ein Argument auch den Gelehrten, die gesagt haben, dass der Urbun-Verkauf verboten ist. Was ist Urbun damit gemeint? Das ist, zum Beispiel einer geht zu einem Händler und sagt zu ihm, guck mal, du hast die Ware so und so. Ich gebe dir Geld im Voraus und sobald ich dir den Rest des Geldes gegeben habe, gib mir die Ware. Wenn ich aber dir die Ware nicht rechtzeitig gebe, dann darfst du das Geld behalten. Okay? Das ist ein sehr verbreiteter Verkauf. Warum? Worum geht es da meistens? Es geht meistens natürlich um Ware, bei der man Angst hat, dass man sie verliert und nicht mehr bekommt. Ein Auto zum Beispiel, das ist genau das Auto, was ich immer haben wollte. Und du hast Angst, weil es so viel Interesse gibt für diese Ware oder beim Ausverkauf von irgendetwas. Ja? Und du möchtest genau dieses Gerät haben. Es gibt nur noch ein Exemplar davon. Du sagst immer zu, bitte, ich muss nach Hause gehen, das Geld holen. Ich habe mein Geld nicht dabei, ich habe meine Karte nicht dabei, ich kann nicht bezahlen. Bitte, hier nimm die Anzahlung. Und wenn ich zurückkomme, gebe ich den Rest. Sollte ich nicht mehr kommen, darfst du das Geld behalten. Und dann kommt eben die Frage, die Gelehrten, die das verboten haben, sagen, mit welchem Recht nimmt er dieses Geld? Er hat das Geld genommen, hat dafür aber keine Ware gegeben. Okay? Das ist ein Argument für die Gelehrten, die das verboten haben. طيب. Also sehen wir, dass wir merken schon im Bereich der Mu'amalat, im Vergleich zu Al-Ibadat, ist das meiste, was wir hier lernen, logisch nachvollziehbar. Und wir können einfach verstehen, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache verboten oder warum er sie erlaubt hat. Und da, wie heißt es? Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass Allah azza wa jalla al-Hakim ist, der Allweise ist. Und deswegen gibt es keine Anordnung, ohne dass Allah sie mit Weisheit angeordnet hat. Manche Leute verstehen sie, manche Leute verstehen sie nicht. Manche Leute haben eben ein beschränktes Verständnis und schauen nur auf ihren Fall und auf ihr Interesse. Aber sie haben nicht verstanden, dass Gesetze für alle Menschen da sind. Und deswegen schaut die islamische Gesetzgebung nicht nur auf diesen einen konkreten Fall, sondern eben auf das, was sich allgemein daraus geben würde. Wir haben jetzt also gelernt, liebe Geschwister, dass man fähig sein muss, die Ware zu besitzen. Wir müssen aber jetzt an dieser Stelle vielleicht eine kleine Ausnahme machen. Und zwar stellt euch vor, also eine Ausnahme machen in diesem Fall, in dem Sinne, dass jemand sagt, ich habe nicht die, ich verfüge nicht über die Ware, ich habe keinen Zugriff auf die Ware, aber ich möchte sie trotzdem aus einem guten Grund verkaufen. Was ist das zum Beispiel? Stellt euch mal vor, jemandem wurde sein Fahrrad gestohlen. Jemand wurde sein Fahrrad gestohlen und du möchtest jetzt dieses Fahrrad verkaufen. Grundsätzlich gesehen darfst du das nicht. Weil es gehört dir zwar, aber du hast keinen Zugriff darauf. Weil es beim Dieb ist, okay? Aber jetzt kommt der Dieb und sagt zu dir, hör mal zu, ich habe es von dir gestohlen. Ich möchte es aber behalten. Und ich werde es dir auch nicht wieder zurückgeben. Aber um es wieder gut zu machen, ich biete dir an, es dir abzukaufen. Okay? In diesem Fall, wenn du damit einverstanden bist, darfst du das machen. Du darfst dem Dieb dann dein eigenes Fahrrad verkaufen. Du hast zwar nicht Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Aber es geht ja bei dieser Sache darum, dass der Käufer es bekommt. Und er hat es schon sich unter den Nagel gerissen. Okay? Der zweite Fall ist, du verkaufst dein gestohlenes Fahrrad an eine dritte Person, weil diese dritte Person die Fähigkeit hat, es vom Dieb wiederzuholen. Okay? Die dritte Person ist vielleicht der Oberdieb von der ganzen Bande. Okay? Und er sagt, ich kenne den Dieb, der es gekauft hat, und ich habe gar kein Problem, das wiederzuholen. Ich kaufe es dir, aber sag, kein Problem, verkauf es. Darf er ihn verkaufen. Weil du sagst dir, ich werde sowieso nie wieder bekommen, mein Fahrrad. Und ich habe jetzt einen lieben Dieb kennengelernt, der bereit ist, es sich zurückzuholen, dann verkaufst du es ihm. Ja? Oder vielleicht die Polizei. Ja? Ich verkaufe es der Polizei, die kann sich sehr wiederholen. Ja? Wie dem auch sei, es geht darum, dass wir sehen, worum es bei dem Prinzip geht. Nicht, dass ihr diese Regel auswendig lernt, als wäre es eine Ei aus dem Koran. Nein, es geht darum, um die Fähigkeit, es aushändigen zu können. Warum? Damit der Käufer es bekommt. Aber wenn er es bekommt, ist doch egal, ob du darauf Zugriff hast oder keinen Zugriff hast. Vielleicht verkaufst du ein Fisch in deinem Teich, bist blind. Und du kannst diesen Fisch niemals aus dem Teich rauskriegen. Aber der Käufer hat eine Angel, hat ein Netz und der kann es. Okay? Also das ist das Prinzip, was wir verstehen wollen. Die zweite Sache ist, die wir daraus lernen möchten, ist, dass die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, nichts ausgelassen haben an Informationen. Ja? Seht mal, wie weit sie gedacht haben, damit alle Fälle berücksichtigt werden. Und der Grund natürlich ist nichts anderes, außer erstens der Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nicht umsonst hat Allah azza wa jal in jeder Gemeinschaft Leute erwählt, die gelehrt sind, und von diesen Leuten Imame erwählt. Also das ist nicht umsonst, dass unter den Gelehrten selbst bestimmte besonders bekannt werden oder besonders, Allah subhanahu wa ta'ala besonders Erfolg ihnen verleiht im Gegensatz zu anderen Menschen. Weil es ist ja Allahs Religion, die dadurch bewahrt wird und nicht die Gesetze von Menschen. طيب. Die sechste Bedingung. Habt ihr noch Kraft oder seid ihr außer Atem? Ihr habt noch Kraft, ich weiß. Auch wenn ihr keine Kraft habt, aber wir machen noch eine Bedingung, machen wir noch in Schalat. Das ist die sechste Bedingung für die Gültigkeit von Verträgen. ist eigentlich ganz einfach. Das Mal oder der Mal. Mal haben wir gesagt, ist ja alles islamische Wertvolle. Das Vermögen also gemeint ist hier. Muss durch Anschauen oder durch Beschreibung bekannt sein. Dass der Thaman, das Geld, was du bezahlst, bekannt ist, das ist ja das ist logisch. Also wenn du heutzutage mit Euros einkaufen gehst, dann gibt es Euro oder Euro. Es gibt da keine verschiedenen Euros. Ja? Früher war das nicht unbedingt der Fall. Manchmal gab es angebrochene oder Münzen oder ähnliches. Auf jeden Fall heutzutage für uns, Geldscheine sind fast gleich oder sind eigentlich gleich, kann man sagen. Und deswegen ist die Frage des Sehens und Beschreibens uninteressant beim Geld. Viel wichtiger ist es beim Muthman, das heißt bei der Ware. Und die Ware, jetzt kommt der entscheidende Punkt, muss so bekannt sein. Die Ware muss für den Käufer so bekannt sein, dass der Teil, der unbekannt ist, keine Auswirkung mehr hat auf die Gültigkeit des Wertvertrags. Was wollen wir damit ausschließen? Man kann nicht immer alles wissen. Man kann nicht alle Details bei einer Ware wissen. Selbst wenn du ein neues Auto kaufst, ja, fragst du vielleicht nach der Geschwindigkeit, nach der PS-Zahl, nach Automatik oder Gangschaltung und weiß nicht was. Aber es gibt Dinge, die sind dir unbekannt. Vielleicht weißt du nicht, wie man den Kofferraum öffnet. Ja? Vielleicht weißt du nicht, wo man den Ersatzreifen findet. Was weiß ich, es gibt Dinge, die weißt du vorher nicht. Oder du weißt nicht, wichtiger Sachen, du weißt nicht, wie viele Kilometer solche Autos in der Regel fahren können. Ja? Du kennst nicht jedes einzelne Bauteil in diesem Auto, sodass du abwägen kannst, ob du das Auto wirklich kaufen willst oder nicht. Selbst wenn man die Information dir sagen würde, würdest du sie nicht verstehen. Aber ein Mechaniker vielleicht würde darunter mehr verstehen. Aber du verstehst es nicht. Das heißt, es gibt einen gewissen Grad von Unbekanntheit bei Waren, die in Ordnung sind. Jemand kauft ein Haus. Du kannst in die Räume reingehen, oben, unten, links, rechts schauen. Aber was in der Wand drin ist, weißt du nicht. Was unter dem Boden ist, weißt du nicht. Ja? Was im Dach drin ist, weißt du nicht. Das heißt, es gibt einen gewissen Grad von Unbekanntheit, aber das ist der Grad oder der Teil der Unbekanntheit, über den man hinwegsieht. Okay? Und hier möchte ich noch einmal betonen, was wir lernen, sind die allgemeinen Regeln darüber. Es spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass Muslime in einem Land Leute damit beauftragen und sagen, hör mal zu, aus diesen Regeln, die wir jetzt aus dem Fiqh al-Buyu' gelernt haben, leitet daraus Gesetzestexte ab. Leitet daraus Gesetzestexte, also Kanun nennt man das auf Arabisch. Ja? Zum Beispiel legt fest, ja, bei einem Auto, was dem Käufer alles bekannt sein muss und im Vertrag drinstehen muss. Okay? Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Vielleicht steht im Kaufvertrag drin, welche Farbe das Auto hat. Ja, das ist wohl eine wichtige Sache für die Leute. Die möchten schon gerne die Farbe haben, die sie wollen. Ja? Aber die Farbe genau anzugeben, vielleicht kennt ihr das Prinzip RGB, ja? Bei Monitoren oder CMYK, das ist noch eine andere Form von Farbkombination. Das heißt, du kannst den Wert der Farbe mit Blau angeben und Schwarz und Rot, aber du kannst auch zum Beispiel sagen Dunkelblau, Hellblau, richtig? Und dazwischen gibt es Stufen, die nur Allah Azzawajal kennt. Okay? Deswegen die Frage ist, wie genau musst du es wirklich machen? Okay? Und da gibt es dann eben bestimmte Angaben, die man macht, in der Welt der Computer oder in der Welt der Drucker und so weiter, die eben ausreichend sind. Und noch genauer brauchst du es gar nicht sagen, weil nicht mehr dein Auge das unterscheiden kann. Also was bringt mir so eine genaue Definition, wenn hinterm Komma, was du nicht mal, also wenn einer dir zum Beispiel sagt, das Auto ist 2,5 Meter lang und du holst dein Metermaß raus und es ist 200 Meter lang, ja. Aber 2,5 Meter lang, du willst mir nicht sagen, dass jedes Auto genau bis 3 Stellen nach der Millimeterzahl gleich lang ist. Okay? Da gibt es Unterschiede, die sind normal bei der Produktion. Das heißt, diese Form der Unwissenheit interessiert niemanden. Kein Mensch wird sich streiten über 0,5 Zentimeter. Normalerweise, Allah an, denke ich mal jetzt so. Vielleicht geht es bei manchen Autos, wo es eine Rolle spielt. Aber in der Regel, wenn du es kaufst, ist es nicht so entscheidend. Oder zum Beispiel, du gehst ein Auto kaufen, und man sagt dir, das Auto braucht 8 Liter auf 100 Kilometer. Richtig? Also wer prüft das überhaupt nach? Wer prüft das überhaupt nach? Beziehungsweise jeder weiß, dass diese Angabe unter Bedingungen gemessen worden sind, die niemals in der Realität vorkommen. Da sind ja teilweise schon die Sitze ausgeschraubt in der Testumgebung, dass dieses Auto wirklich 8 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Okay? Und dann machen die Sachen, also spielen sie bei den Tests so rum, dass das stimmt zwar 8 Liter, aber die Bedingungen, die du hast, sind unrealistisch, weil das die kleinste Bedingung ist, dass du normal im Auto drin sitzt, oder? Die sagen, das Auto braucht 8 Liter. Das Auto, ja, wenn es alleine fährt, aber wenn es mit einem Menschen drin fährt, dann braucht es mehr als 8. Und meistens ist dein Tank ja auch voll und nicht die letzten Tropfen, mit denen du fährst. Ja? Das heißt, und so weiter und so fort. Das heißt, die spielen damit. Das heißt, jeder von uns weiß, diese Angabe stimmt nicht ganz genau. Das sind 8, geh mal von 9 Liter aus. Und dann hat der Gesetzgeber, zum Beispiel in Deutschland, festgelegt, ich will das nicht festlegen, weil ich mich damit nicht auskenne, ich weiß, er hat festgelegt, es darf nur eine Abweichung von so und so viel Milliliter geben. Es darf nur eine bestimmte Form der Abweichung geben. Wenn nicht, hast du einen Abgasskandal oder was auch immer. Ja? Auf jeden Fall, diese Angaben widersprechen unserer Gesetzgebung nicht. Also wenn jetzt die Gelehrten sagen, mal zu, ein gewisser Grad von Unbekanntheit erlauben wir, aber mehr nicht, dann fragen wir die Gelehrten, ja, Was heißt denn das jetzt? Bei der Länge des Fahrzeugs, was wir gerade gesagt haben. Wie viel Abweichung darf es denn da geben? Und dann kommen die Leute und sagen, wir legen ein Gesetz fest, dass das, was die Gelehrten gesagt haben, schränken wir in unserer Umgebung bei normalen PKWs der Klasse von so und so viel Kilogramm ein auf 0,5 Millimeter. Oder 1 Millimeter. Ja, dann, das war's fest. Dann ist es ein gültiges Gesetz und danach handeln wir. Und wenn es eben mehr als 1 Millimeter Abweichung gibt, wäre eben das ungültig. Und wenn es weniger wäre, wäre es eben gültig. Versteht ihr? Und das nennt man eben Gesetze ableiten, aufbauend auf eben, was wir an islamischen Vorgaben haben. Wir haben gesagt, das Mal muss durch Anschauen, Beschreiben bekannt sein. Beschreibung wäre eben, das Auto ist 2,5 Meter lang. Anschauen wäre, sage ich, das ist das Auto. Genau das verkaufe ich dir, was hier im Hof steht. Guck es dir an, wie du willst, genau das verkaufe ich dir. Okay? Wenn er kann sein, er guckt es gut an, kann sein, er guckt es halb an, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Oder ich gebe dir einen Zettel in die Hand, wo alle Daten draufstehen. Wenn du was nicht verstehst, kannst du ja fragen. Okay? Aber es muss ein gewisser Grad von Informationen muss da sein, damit es eben die Ware bekannt ist und nicht unbekannt ist. Jemand, der sagt, ich verkaufe dir, ein Verkäufer, ja, sagt, wie viel Geld hast du dabei? Du sagst 1000 Euro, sagt dir, okay, ich verkaufe dir etwas für 1000 Euro. Einverstanden? Sag einverstanden. Ja, was? Wissen wir nicht. Jemand sagt, ich verkaufe dir einen Vogel für 500 Euro. Jeder weiß, dass es viele Vögel gibt. Oder jemand sagt, ich verkaufe dir eine Kuh für 1000 Euro. Ein Bauer. Ja? Es gibt aber große Kühe, kleine Kühe, Kühe, die viel Milch geben, Kühe, die wenig Milch geben, schöne Kühe. Dann gibt es Kühe, die Hand gebrochen haben, Kühe, die an irgendeinem Virus gerade leiden. Ja? Es gibt alle möglichen Arten von Kühe. Du musst viel genauer sein. Am einfachsten natürlich, wenn man sagt, genau dieses, Tayin nennt man das, ne? Wenn man auf etwas quasi mit dem Finger zeigen kann, gesagt, genau diese Ware. Das ist der Unterschied, könnt ihr am Anfang erinnern, vom Fiqh al-Bay'a, was wir gesagt haben. Das ist der Unterschied, ob ich sage, ich verkaufe dir eine Ausgabe von Sahih al-Bukhari oder ich verkaufe dir genau diesen Sahih al-Bukhari. Das ist nicht das Gleiche. Wenn ich sage, genau diesen, dann ist die Sache schon, dann ist die Sache eindeutig. Ja. Tayyib. Natürlich, wenn ein Verkäufer von einem Produkt viele gleiche Produkte hat und sie sich hinsichtlich der Eigenschaften nicht unterscheiden, ja, dann kann man natürlich sagen, ich verkaufe dir eins davon. Welches? Ist doch egal, irgendeins davon. Wie wir gesagt haben, eine Ausgabe von Sahih Muslim, die im Regal steht. Ich kaufe dir eine davon, ist doch egal welche. Oder eine davon, die in meinem Verlag produziert wird. Ja. Da kann ich in ein Lager gehen, aus dem Karton einen rausholen und du kannst mir nicht sagen, ich wollte eigentlich die, die im Regal steht. Nee, du hast gesagt, irgendeine. Also habe ich dir auch eine gegeben, das war's. Tayyib. beim Verkauf eines Hauses zum Beispiel. Jemand verkauft ein Haus. Es gibt Dinge, das müsste man eben als Gesetzestext festlegen. Ja? Was ja auch gemacht wird in der Realität. Ich sage nur jetzt, wenn einer kommt und sagt, ich möchte gerne nach den islamischen Regeln leben, ja, dann musst du natürlich erstmal diese Regeln ableiten, weil wie willst du denn daraus leben? Ja? Du kannst nicht sagen, einen Gelehrten anrufen und sagen, was meinst du, ist jetzt die Anzahl der Zimmer bei einem Haus relevant für den Kauf? Würde sie sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann sagt er dir, ja, und was mit der Anzahl der Feuerlöscher? Müsste ja auch bekannt sein. Dann sagt er, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ja. Weil das ist ja keine so eindeutige Sache wie die Anzahl der Zimmer. Ja. Quadratmeterzahl ist eindeutig, ja. Aber ob jetzt der Teppich eingelegt sein muss oder nicht, eine andere Angelegenheit. Insofern, wie wir gesagt haben, muss das, was nötig ist zur Bekanntheit einer Ware, bekannt sein, dem Käufer bekannt sein. Ein anderes Beispiel, weil das daraus möchten wir etwas ableiten. Wir haben vorhin das Beispiel mit der Kuh erwähnt. Jemand verkauft verkauft Milch einer Kuh, die sich noch in ihrer Brust oder ihren Eutern befindet. Okay? Haben wir gesagt, das geht nicht, weil wir darauf keinen Zugriff haben. Und wir haben gesagt, wenn die Kuh gemolken wird und die Milch dann eben in einem Behälter drin ist, dann können wir sie verkaufen. Das ist kein Problem. Und das zweite Beispiel, was wir erwähnt haben, ist, dass man darf nicht das Embryo einer schwangeren Kuh kaufen. Richtig? Auch hier, weil nicht bekannt ist, ob es lebendig geboren wird oder ob es nicht lebendig geboren wird und so weiter und so fort. Was ist aber, wenn jemand die Kuh kauft, samt der Milch in den Eutern und samt dem Embryo in der Gebärmutter? Warum? Weil jetzt könnte jemand sagen, du kaufst etwas Halal zusammen mit etwas Haram und Halal mit Haram zusammen ergibt Haram. Sehr logisch, ja, weil ich kann es ja nicht trennen. Das wäre der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz wäre, dass man sagt, ich gucke, um was es bei dem Kauf eigentlich geht. Beim Kauf geht es eigentlich um die Kuh. Und die Milch oder das Embryo sind Nebensächlichkeiten. Und deswegen erlaube ich diesen Kauf. Und diese zweite Ansicht ist die richtige Ansicht. Warum? Weil eben es ein Unterschied ist, ob ich etwas beabsichtige zu kaufen, was verboten ist, oder ob dieses Verbot ein Nebeneffekt meines Kaufvertrages ist. Das wird begründet aus einem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, den Hadith müssen wir erstmal verstehen. Ja? Ich sage den Hadith einmal und dann müssen wir ihn erstmal ein bisschen verstehen. Er sagte, man ba'a abdan wa lahu mal, fa maluhu lil ba'i' illa an yashtaritahu al mubta'a. Das heißt, wer einen Sklaven verkauft, der Vermögen besitzt, so gehört das Vermögen dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt es als zusätzliche Bedingung. Das ist der erste Hadith. Der zweite ist der gleiche, nur ein anderen Beispiel. Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Prophet gesagt hat, man ba'a nakhlan qad ubbirat, fa thamaruha lil ba'i' illa an yashtaritahu al-mubta'a. Illa an yashtarita al-mubta'a. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer bereits bestäubte Palmen verkauft, so gehören dessen Früchte dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Was bedeutet dieser Hadith? Oder was hat der überhaupt mit der Sache zu tun? Wir wissen, dass im Islam Zinsgeschäfte haram sind. Und eine Form von Zinsgeschäften ist, dass ich Thaman gegen Thaman austausche, aber zu ungleichen Mengen. Richtig? Weil wenn es zu gleichen Mengen ist, 100 Dinar gegen 100 Dinar, dann ist das, wenn es gleichzeitig geschieht, fragt man sich nach dem Sinn, aber wenn es eben zeitversetzt geschieht, dann ist es ein Darlehensvertrag. Ein normaler Kredit, ja. Jemand leiht jemandem 100 und später gibt ihm wieder 100 zurück. Das ist ein normaler Kreditvertrag, ja. Die Frage ist jetzt aber, was geschieht denn in dem ersten Hadith, den der Prophet erwähnt hat, a.s.w.? Er sagte, wer einen Sklaven verkauft, der Geld besitzt, so gehört das Geld dem Verkäufer. Okay? Der Käufer zahlt Geld, bekommt dafür den Sklaven. Dort diesem Hadith, richtig? Dann sagt der Prophet, es sei denn, dass der Käufer stellt das Geld als Bedingung. Na? Was sagt er also? Also ich kaufe den Sklaven mit dem Geld, das er besitzt. Mit dem Geld, das er besitzt. Jetzt hast du ein Problem. Warum? Naja, weil das Geld, was er besitzt, und das Geld, das du bezahlst. Erste Möglichkeit, es ist gleich viel. Dann mit welchem Recht hast du den Sklaven zusätzlich gekauft? Das ist Zins. Zweites Beispiel, zweiter Fall ist, es ist ungleich. Das, was du bezahlst, ist mehr als das, was er besitzt. Das ist der normale Fall. Ich will jetzt nicht einen anderen Fall wählen, weil das ist unsinnig. Ja? Das heißt, ich bezahle mehr, als er mir entgegenbringt, wenn er mir gehört. Richtig? Dann habe ich ungleichen Austausch von Thaman. Das ist ebenfalls Zins. Denn sobald ich Thaman gegen Thaman austausche, darf keiner dem anderen mehr geben. Sobald der einem anderen mehr gibt, ob das mehr Thaman ist oder ein zusätzlicher Muthman ist, das Gleiche. Sonst würde jemand auf die Idee kommen, mir zu, ich leihe mir für 1.000 Euro, aber darf ich dir keinen Zinsen geben darf, ja, biete ich dir eine Leistung an. Ja, statt, ich gebe dir die 1.000, aber ich biete dir eine Leistung an, ich schneide dir einmal die Haare. Okay? Das ist genauso Zins. Deswegen das islamische Verständnis von Zins ist ein ganz genaues, dass all diese Ausbeutungen verbietet und untersagt. Ja? Und diese Möglichkeiten, dem klassischen Zins aus dem Weg zu gehen, einfach keinen Spielraum lässt. Ja? All das ist eine Form des Zins. Alles, was zusätzlich zu dem hinzukommt, was du eigentlich ausgeliehen hast. Du hast 100 Euro ausgeliehen, musst du 100 Euro zurückgeben. Du darfst nichts dafür mehr zurückgeben oder verlangen. Weder eine Leistung noch irgendein Muthman. Ja, ich gebe dir 100 Euro, aber dafür müsst du mir 100 Euro geben plus dein Auto irgendwann mal. Wenn es nicht mehr wert ist zum Beispiel. All das gilt nicht, ist absolut verboten. Und das Problem hast du im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, da du kaufst und für das Geld bekommst. Und zusätzlich den Sklaven. Okay? Das ist der erste Beispiel. Aber der Prophet hat es erlaubt. Warum? Weil es bei dem Vertrag grundsätzlich um den Sklaven geht, im Hadith von Ibn Umar, und nicht um das Geld, was er besitzt. Das Geld, was er besitzt, ist ein Nebeneffekt. Der Beweis ist einfach der Preisunterschied. Also der eine, wenn man eine Ware kauft, dann hat die Ware einen bestimmten Wert. Und wenn diese viel mehr ist als eigentlich in der... Das ist wie jemand kommt und sagt, ich möchte diese Kasse kaufen. Du hast einen Tresor zum Beispiel oder eine Kasse. Und ich möchte diese, oder sagen wir einen Tresor. Ich möchte diesen Tresor kaufen für 1.000 Euro. Und da sind ein paar Cent drin. Und sagt, ich möchte aber diese Cent, die drin sind, auch haben. Ja? Dann ist das ein schöner Nebeneffekt, aber es geht sicherlich nicht um diese paar Cent, die drin sind. Der zweite Hadith sagt genau das Gleiche aus. Er sagte, wer bereits bestäubte Palmen verkauft, so gehören dessen Früchte dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Was ist da das Problem? Das Problem ist, haben wir schon gerade gelernt heute, Alhamdulillah, und zwar, wenn man Früchte verkaufen will, darf man sie erst verkaufen, wenn der Reifeprozess begonnen hat. Dieser hat aber noch nicht begonnen. Wie verkauft er sie dann? Deswegen sagt noch einmal, wer bereits bestäubte Palmen verkauft, sind die Früchte von diesen Palmen schon herangereift? Die sind gerade bestäubt worden. Okay? So gehören dessen Früchte dem Verkäufer. Aha, also heißt, du kaufst Palmen, die sind schon bestäubt worden. Dir gehören die Palmen, ist kein Problem. Aber wenn sie schon bestäubt worden sind, bevor du sie gekauft hast, dann, wenn die Früchte heranwachsen, zum Beispiel die Datteln von Palmen, dann gehören sie noch dem Verkäufer. Obwohl die Palmen dir schon gehören. Du musst ihm Zugang gewähren, die pflücken zu dürfen und das war's. Ab nächsten Jahr darfst du sie dann haben. Okay? Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Also ich sage, ich kaufe diese Palmen, die bereits bestäubt worden sind, unter der Bedingung, dass ich auch die Früchte behalten darf. Das ist eigentlich ein Problem. Weil wenn ich einfach nur käme und sagen würde, ich kaufe die Früchte, die aus diesen bestäubten Palmen entstehen, wäre es haram. Oder nicht? Wäre haram. Warum? Weil der Reifeprozess noch gar nicht stattgefunden hat. Nicht begonnen hat. Gar nichts. Ja? Insofern wäre es haram. Aber wenn ich sage, ich kaufe die Palme und ich möchte als Bedingung auch die Früchte dieses Jahr haben, dann ist es erlaubt. Gemäß diesem Hadith. Und das zeigt eben, dieser Hadith, zeigt uns, dass eben, wenn dieser Haram, Teil des Vertrages, eine Nebenerscheinung ist des eigentlichen Vertrages, worum es geht, dann ist diese Bedingung zu vernachlässigen. Dann, obwohl sie eigentlich haram ist, wenn sie separat wäre, sie haram, aber im Zusammenhang mit dem, worum es eigentlich geht, ist sie dann halal. Okay? Insofern haben wir hier einen Beweis dafür, für was? Was war die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage war, darf ich eine Kuh verkaufen, die Milch in ihren Eutern hat und die schwanger ist? Und die Antwort lautet, ja, darf ich verkaufen. Der Beweis ist eben der Hadith von Ibn Umar, der eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun hat, aber es geht um das sehr wichtige Prinzip, das wir aus diesem Hadith ableiten möchten. Denn normalerweise, die Milch, ich weiß nicht, was für eine Qualität die hat in den Eutern, ich weiß nicht, wie viel Milch am Ende rauskommen wird. Tayyib, wie heißt es? Was ist aber mit einer Amme? Darf man sie für das Stillen bezahlen? Allah Azza wa Jalla sagt im Koran Karim, das wird gesagt im Bezug auf Tiere, okay? Aber was ist mit einer Amme? Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Wenn sie für euch, das heißt die Ammen, wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn. Also eine Frau, die Mutter einer Frau, Mutter eines Kindes sagt, ich möchte das Kind nicht stillen. Ich möchte, dass mein Mann eine Amme beauftragt und sie das Kind stillt. Okay? Dann bezahlt er diese Amme dafür, dass er, diese Amme dieses Kind stillt. Manche Gelehrte haben, das ist ja laut dem Koran Karim erlaubt, also dass man eine Amme bezahlt für das Stillen. Manche Gelehrte, und wenn man natürlich die Milch der Amme verkaufen wollte, wäre es nur dann möglich, wenn sie bereits die Brust verlassen hat. Heutzutage gibt es ja Geräte, Sauger, mit denen man die Milch entziehen kann, in Behälter tun kann und dann verkaufen kann. Okay? Aber muss man aufpassen mit dieser Geschichte, weil es gibt ja die sogenannte Milchgeschwisterschaft. Also man sollte schon wissen, von wem man sich stillen gelassen hat oder wem man stillt. Denn der Prophet sagt, genau das wird durch Milchgeschwisterschaft verboten, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten wird. Deswegen, genauso wie du einen Blutsbruder hast, kannst du auch einen Milchbruder haben. Genauso wie du eine Blutsschwester hast, kannst du auch eine Milchschwester haben, Milchonkel haben, Milchtante haben, Milchvater haben, Milchmutter haben und so weiter. Ja? Das sind ja alles Mahram-Beziehungen, die durch Milchgeschwisterschaft entstehen. Zur Information, manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben das Verkaufen von Milch in einem Behälter verboten und sie haben das mit einem bestimmten Qiyas begründet. Das lernen wir, damit wir wissen, wie wir darauf antworten können, denn wir haben es ja gerade eben erlaubt. Ja? Aber manche haben es verboten, sie haben gesagt, es ist uns verboten, einen Hausesel oder zahmen Esel, damit sind die nicht wilden Esel gemeint. Die wilden Esel, damit sind die Zebras gemeint, diese schwarz-weiß gestreiften. Wir unterscheiden der Scharia zwischen diesen zwei, weil die wilden sind Tahir und darf man essen, aber die anderen nicht. Okay. Die Gelehrten, die das verbieten, sie sagen, es ist uns verboten, einen Hausesel zu essen, weil der Najis ist. Okay? Und der Prophet hat es verboten. Ja. Somit ist dessen Milch ebenfalls verboten. Warum? Weil sie sagen, wenn das gesamte Tier verboten ist, die Milch ist ein Teil des Gesamten. Und ein Teil des Verbotenen ist ebenfalls verboten. Daraus folgend darf man sie auch nicht verkaufen. Da es auch verboten ist, einen Menschen zu essen, darf man Menschen essen? Also ein Mensch zu essen ist verboten, genauso wie man ein Hausesel, Himar Ahli auf Arabisch, nicht essen darf, richtig? Ebenfalls darf man auch dann nicht die Milch einer Frau verkaufen. Die Schlussfolgerung ist logisch. Okay, nicht? Jetzt musst du mal versuchen, das zu widerlegen. Also genauso wie man einen Esel nicht verkaufen darf und dementsprechend auch seine Milch dann nicht verkaufen darf, weil das Teil des Ganzen, genauso darf man auch die Milch einer Frau nicht verkaufen, denn eine Frau darf man nicht verkaufen. Oder darf man Menschen verkaufen? Darf man keinen Menschen verkaufen, oder? Und deswegen darf man auch nicht einen Teil von dem Menschen verkaufen. Das haben wir auch letztes Mal erwähnt, oder nicht? Wir haben doch gesagt, ich kann nicht einfach sagen, ich spende meinen Arm. Ihr könnt kommen, den amputieren und hier, ich spende ihn für jemanden, verkaufe den für euch. Okay? Das geht nicht, weil man, ich darf ja mich als Ganzen gar nicht verkaufen. Also darf ich auch nicht einen Teil von mir verkaufen. Richtig? Tayyib. Das ist ein Qiyas. Aber nicht jeder Qiyas ist authentisch, ist sahih, denn es gibt Dinge, also ein Qiyas muss auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wie begründen wir, dass dieser Qiyas fasid ist? Wir sagen, denn der Prophet alaihi salatu wassalam hat, die Frage ist, warum hat er das Verzehren von Hauseseln verboten? Die Antwort lautet, weil er sagte, sie sind najis. فَإِنَّهَا رِجْس. Er sagte, denn sie sind najis. Das ist die Begründung. Insofern kannst du nicht von dem Hausesel auf den Menschen schließen. Denn der Mensch an sich ist nicht najis. Der Mensch ist tahir. Also sagen wir, ist das ein Qiyas, der ungültig ist. Warum? Weil die Illa, auf die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwiesen hat bei den Hauseseln, ist gar nicht vorhanden bei dem Menschen. Und insofern kannst du auch nicht den einen Fall auf den anderen übertragen. Tayyib. Sie begründen ihre Ansicht mit einem weiteren Qiyas. Sie sagen, genauso wie eine Frau nicht Teile ihres Körpers, wie ihre Hand, ihren Fuß und so weiter verkaufen darf, darf sie auch nicht ihre Milch verkaufen. Das hat also mit dem Esel jetzt nichts mehr zu tun. Okay? Sie sagen dir, der Mensch, darf ein Mensch sich verkaufen? Darf er nicht. Tayyib. Wenn er sich nicht verkaufen darf, darf er auch einen Teil von sich nicht verkaufen. Und dazu gehört seine Milch. Bei der Frau zumindest. Und wir sagen, auch dieser Qiyas hinkt. Warum? Weil es ist nicht das Gleiche, ob ich bei einem Menschen sage, du kannst deine Hand, deine Leber, dein Herz oder deine Lunge verkaufen. Das führt zu einem erheblichen Schaden. Aber die Milch hingegen führt nicht zu einem Schaden für die Frau selbst, sondern im Gegenteil, es führt also für sie, Allahu a'lam, aber es führt zu einem Nutzen sogar für einen anderen Menschen. Okay? Den Nutzen ist zwar bei beiden vorhanden, aber entscheidend ist, der Schaden, der im ersten Beispiel entsteht, einen gesamten Menschen zu verkaufen, ist ein riesiger Schaden für den Menschen. Zweifellos. Ja? Wenn du einen Menschen wie eine Ware behandelst, ist ein riesiger Schaden. Okay? Aber die Milch eines Menschen zu verkaufen, führt doch nicht zu einem Schaden. Insofern kann man das eine auf den anderen Fall nicht beziehen. Sie benutzen noch einen dritten weiteren Qiyas. Und sie sagen, genauso wie man die Tränen eines Menschen nicht verkaufen darf, darf man auch seine Milch nicht verkaufen. Und beides sind Flüssigkeiten. Wieso erlaubt ihr die eine und verbietet die andere? Und wir begründen das auch hier mit dem Nutzen. Oder begründen das hier mit dem Nutzen. Denn im Nutzen der Tränen, wir sehen im Verkauf von Tränen keinen Nutzen. Und wir haben ja gesagt, es muss ein Halal-Nutzen vorhanden sein. Ein islamisch relevanter Nutzen vorhanden sein. Ich verkaufe dir eine Maus, also ich meine damit eine Computermaus, ja, dann ist ein Nutzen. Aber ich verkaufe dir eine Ameise, mit der kannst du nichts anfangen. Also ist dieser Verkauf verboten. Okay? Und das ist ebenfalls hier im Falle von Tränen. Da gibt es keinen Nutzen darin. Wenn man darin einen Nutzen hätte, wenn es einen wirklichen Nutzen gäbe, dann wäre er erlaubt. Und deswegen können wir das eine auf den anderen Fall nicht übertragen. Da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Wir schauen uns jetzt noch ganz kurz ein paar Formen aus der Jahiliyyah an, weil das eben jetzt am Ende so passt. Der Prophet ﷺ hat in manchen Hadithen bestimmte Verkaufe verboten Und die sind alle zurückzuführen auf das, was wir gerade eben gesagt haben. Das erwähnen wir nur am Rande, damit wir diese Sachen auch mal gehört haben. Eine Form des Verkaufes, der Prophet aus seinem verboten hat, ausdrücklich. Und das sind ja die Beispiele, aus denen wir diese Regeln entnommen haben. Das sollen wir verstehen. Der Faqih liest, der Prophet verbietet, den Verkauf des Embryos oder den Verkauf des Embryos. Ja, oder er verbietet den Verkauf von Früchten, die noch nicht herangereift sind oder also angefangen haben zu reifen. Oder er verbietet jetzt den Mulamasa-Verkauf und so weiter und so fort. Und wir sehen, überall ist eigentlich das gleiche Prinzip steckt dahinter. Also leiten wir daraus eine Regel ab. Hör mal zu, das Produkt, das verkauft wird, muss entweder bekannt sein oder muss eben durch Beschreibung oder durch Sehen bekannt sein. Es muss bekannt sein, wodurch entweder man es gesehen hat oder beschrieben hat, bekommen. Der eine Form ist die Mulamasa. Mulamasa kommt vom arabischen Wort Lamasa. Und Lamasa bedeutet berühren. Und Mulamasa bedeutet gegenseitiges Berühren, sprachlich gesehen. Ja. Und darunter verstehen die Ulama, rahimahullah, drei verschiedene Formen von Bay'-Verträgen, die alle gemäß Ijma' haram sind und deswegen also Fasid sind. Die erste Form ist, man sagt dem Käufer, das sind alles meine verschiedenen Produkte, die ich habe, zum Beispiel, sagen wir mal, Stoffe, die ich verkaufe, ja, und du darfst durch Tasten kaufen, aber nicht durch Sehen. Der macht das Licht aus oder schließt die Augen und sagt, auf Glück komm raus. Wenn du was Teures gehst, hast du Glück gehabt. Wenn du was Billiges, habe ich Glück gehabt. Und natürlich, der Verkäufer macht natürlich wenig Gute und viele Schlechte. Und durch das Tasten, der eine kennt sich besser aus als der andere. Das ist natürlich etwas, was verboten worden ist. Und die Illa des Verbotes ist eben, dass man etwas nicht genau genug kennt. Ja. Die zweite Form ist, dass der Verkäufer sagt, sobald du einen Stoff berührst, musst du ihn kaufen. Du kannst es dir angucken, aber sobald es anfasst, dann musst du es auch kaufen. Oder er sagt zu ihm, du hast dann keine Wahl mehr, vom Kauf zurückzutreten. Wir werden sehen, inshallah ta'ala, im Islam gibt es Gründe, von einem Kaufvertrag zurücktreten zu dürfen, mehrere. Und in diesem Fall sagt er, sobald du ihn berührst, sagst du quasi, ich bin damit einverstanden, ich habe kein Recht mehr, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Okay? Und wir sagen, diese Art von Sachen sind verboten, denn sie widersprechen der Gesetzgebung. Die Gesetzgebung hat dir ein Recht gegeben, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und hier machst du als Bedingung, dass dieses Recht entfällt. Und das widerspricht der Gesetzgebung, deswegen ist es ungültig. Dritte Form, der Verkäufer erlaubt zwar die Ware zu berühren, nicht aber durch Tasten zu erforschen. Also darfst du ihn berühren, aber nicht so viel. Ja, darf nicht jetzt reiben oder was auch immer damit machen. All dies wäre, was wäre das für die heutige Zeit? Ich meine, das damals waren Beispiele, vielleicht gibt es das heute nicht mehr oder wenig. Aber heutzutage zum Beispiel, wenn jemand sagt, die Produkte sind hier, kannst du alle dir anschauen. Sind alle in durchsichtigen Kartons verpackt. Sobald du aber einen Karton öffnest, musst du auch die Ware kaufen. Zum Beispiel. Das wäre ein Beispiel für diese Art von Mulamasa-Verkauf in der heutigen Zeit. Natürlich hat der Verkäufer ein Interesse daran, dass nicht jeder jedes Produkt immer öffnet und schließt. Aber die Lösung ist, von 100 Stück stellst du eins eben zur Verfügung, dass die Leute anschauen dürfen. Und das machen die Leute auch bei Computergeschäften. Bei Geschäften werden Computer ausgestellt. Du kannst an denen rumspielen, wie du möchtest. Und diese Geräte werden ja eh nicht verkauft. Und wenn sie am Ende als letztes verkauft werden, kriegt man sie günstiger, weil sie eben schon von allen Leuten angefasst worden sind. Tayyib. Manche Gelehrte leiten aus diesem Mulamasa-Verbot ab, dass Blinde keine Kaufverträge eingehen dürfen, weil sie ja das nur durch Tasten machen können oder durch Hören. Und das ist nicht richtig, sondern wenn es dadurch ein Problem gibt, dass der Blinde das nicht sehen kann, dann, weil man natürlich reinlegt, man sagt, es ist Seide, aber es ist doch keine Seide gewesen, es war ein billiges Material, was nur so sich anhört wie Seide, anfühlt wie Seide, dann sagen wir, der Kaufvertrag gilt trotzdem, aber er hat das Recht, vom Kaufvertrag im Nachhinein zurückzutreten, wenn er herausgefunden hat, dass er reingelegt worden ist. Und dieses Rücktrittsrechts, Khiyar, das gibt es sowieso. Also haben wir damit kein Problem. Eine zweite Form, die der Prophet s.a.w. verboten hat, ist Al-Munabada. Munabada kommt vom arabischen Wort Nabada. Nabada bedeutet werfen. Munabada bedeutet sprachlich ein gegenseitiges Werfen. Dafür gibt es auch wieder drei verschiedene Formen. Die erste Form ist gemeint, dass der Verkäufer seine Ware, zum Beispiel ein Kleid, auslegt. Wenn es dem Kunden gefällt, wenn er sieht, dass es dem Kunden gefällt, wirft er es ihm entgegen und verpflichtet den Kunden dadurch zum Kauf, ohne dass er ausdrücklich gesagt hat, ich möchte es kaufen. Oder er sagt quasi, welches Kleid auch immer ich dir entgegenwerfe, bekommst du für 10 Euro. Was kann ja, also jemand wundert, könnte ja sein, dass er sagt, guck mal, du kennst dich besser aus, gib mir irgendwas für 10 Euro. Und dann wirft er ihm was entgegen und sagt, nee, es war doch nicht, was ich wollte. Okay? Deswegen, solche Sachen gelten nicht. Weil dadurch wird eben dieser Khiyar, das Recht auf Khiyar immer umgangen und das ist ein Recht, das die Scharia uns zugesichert hat. Zweite Form, der Verkäufer sagt, sobald ich dir ein Kleid hingelegt oder entgegengeworfen habe, hast du nicht mehr die Wahl vom Kauf zurückzutreten. Nicht, dass du es kaufen musst und du darfst nicht mehr davon zurücktreten. Und die dritte Form ist diejenige, die am ehesten mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam übereinstimmt. Ein Beispiel dafür: Ein Händler verkauft Kleider, die er vor sich ausgelegt hat. Daraufhin kommt ein anderer Händler, der Schuhe verkauft. Er schaut sich die Ware an, während er die Schuhe in seiner Hand hält. Er fasst die Kleider aber nicht an. Sobald er ihm die Schuhe entgegenwirft, gilt der Bärvertrag. Ja? Also bleibt zum Beispiel bei einem Kleid stehen und werft ihm das hin, sagt, ich möchte das kaufen. Und Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, das ist der Vertrag oder das ist der Art Handel, der früher bekannt war, oder gängig bekannt war. Das heißt, hier sagt niemand, ich möchte kaufen und ich möchte verkaufen für den Preis so und so, sondern Händler untereinander tauschen manchmal Ware, Muthman gegen Muthman, muss ja nicht immer Thaman dabei sein. Also wirft er ihm die Schuhe entgegen und nimmt sich einfach die Kleider und keiner hat das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten und das ist auch ebenfalls ungültig. Und das ist kein Beweis, und das ist nicht, dass wir einen Fehler machen hier, das ist kein Beweis dafür, dass der Mu'atah Bi' verboten ist. Könnt ihr euch erinnern, was Mu'atah war, haben wir mal erwähnt, dass jemand kauft und verkauft nicht durch Sprechen, sondern durch Handeln. Das haben wir am Anfang erlaubt. Jemand geht in eine Bäckerei rein und legt dem Bäcker ein halbes Euro hin oder 50 Cent hin und nimmt einfach Brot, ohne dass er ihm sagt, ich möchte ein Stück Brot haben. Ja? Vielleicht bei uns in Deutschland ist es eher so, dass das hinter der Vitrine geschieht und deswegen macht man das, kann man das nicht machen. Aber in vielen Ländern hat der Verkäufer keine Lust, bei 20, 30 Käufern mit jedem einen Kaufvertrag einzugehen. Ich kaufe es für einen Real oder ich kaufe es für einen halben Euro. Ja, ich bin damit einverstanden. Ich möchte dieses Brot. Er sagt, ach, ich nehme es einfach im Regal, leg mir den Euro hin und geh bitte wieder raus. Das ist eben nicht die Zeit wert. Ja, auch in der heutigen Zeit kann es zu Munabada kommen, in einer modernen Form, in dem jemand zum Beispiel in einen Laden geht und da ist ein Schrank mit vielen Waren drin und die Ware, die der Käufer will, ist da ganz oben auf dem Regal. Dafür muss er einen Staplerfahrer holen oder er muss eine große Leiter erstmal ranhängen und die vom anderen Saal holen. Und er sagt, komm mal zu, wenn ich aber die Leiter geholt habe und da hochgestiegen bin, 5 Meter hoch, ja, und die Ware runtergetragen habe mit meinem Kollegen zusammen, dann musst du sie aber auch kaufen. Das geht nicht. Das heißt hier, das ist, dann soll der Verkäufer sagen, ich will es dir nicht verkaufen. Okay? Aber er kann nicht sagen, wenn ich sie dann runtergeholt habe, musst du es dann auch kaufen. Das geht nicht. Ich habe immer noch das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, solange ich in seinem Geschäft drin bin. Auch wenn ich ihm das Geld schon gegeben habe und die Quittung entgegengenommen habe, ja, sobald ich den Laden nicht verlassen habe, kann ich ihm sagen, ich möchte doch nicht kaufen, hier ist die Ware, gib mir mein Geld wieder zurück. Stornieren. Ja. Und das ist auch in Deutschland das Gute, dass im Online-Handel gibt es solche Fristen, die einfach festgelegt worden sind, zum Beispiel 2 Wochen. Ja. Ich kaufe was online, ich habe innerhalb von 2 Wochen das Recht, vom Kaufvertrag zu treten, ohne Grund. Ich kaufe einen Computer bei irgendeiner Firma, und lass es mir zuschicken. Ich mache es auf, probiere ein bisschen rum. Gefällt mir doch nicht so, wie, ist nicht so schön, wie ich mir gedacht habe. Die Farbe gefällt mir nicht, die Größe, die Leistung, irgendwas daran gefällt mir nicht. Ich möchte das Geld doch für was anderes bezahlen. Ich packe es zusammen, schicke es wieder zurück, ja, und darf mein Geld wieder nehmen. Das nennt man, Khiyar. Khiyar Shart im Arabischen und ist auch eine legitime Sache. Dass es jetzt mit 2 Wochen festgelegt wird, ist ein Gesetz abgeleitet auf diesen Regel. Ist gar kein Problem. Vielleicht in einem anderen Land sagt man, wir wollen nicht 14 Tage, wir wollen 13 Tage. Das sind alles Sachen, die widersprechen nicht unserer Gesetzgebung, sondern sind im Sinne der Gesetzgebung. Sehen wir, es gibt viele Dinge, die übereinstimmen, viel mehr als eigentlich widersprechen. Dann gibt es den sogenannten Hasah-Bay, das ist auch ganz witzig, der auch gegeben hat. Ich verkaufe dir mein Grundstück. Hasah kommt von Al-Hasah. Al-Hasah ist das Steinchen, das ich werfe. Ein Steinchen, ein kleines Steinchen, Kieselstein. Und ich sagte, ich verkaufe dir mein Grundstück. Ich habe ein riesiges Grundstück, ja, 1 Hektar groß. Aber ich verkaufe dir einen Teil davon. Wie viel? Soweit mein Stein fliegt. Okay? Oder soweit du ihn werfen kannst. Je weiter der fliegt, desto, wenn dann gerade ein Windstoß kommt, hast du Pech gehabt. Okay? Oder du hast vielleicht einen Vogel triffst, hast du auch Pech gehabt. Okay? Das wäre ein Beispiel davon gewesen. Oder dass jemand sagt, sobald ich den Stein geworfen habe, hast du auch kein Rücktrittsrecht mehr. Ich werfe jetzt den Stein, soweit ich kann. Der braucht ein paar Sekunden, bis er fliegt. Aber wenn er ankommt, dann gibt es kein Zurück mehr. Dritte Form. Du bist an einem Regal und da sind 1000 Produkte. Und ich werfe einen Stein. Das Produkt, das ich treffe, das darf ich haben. Oder das musst du kaufen, je nachdem, wer einen Stein wirft. Okay? Alle drei Formen sind gemäß Ijma' haram. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bay' al-hasati wa an bay' al-gharr. Abu Hurairah berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Hasah bay' und alle anderen gharr bay' verboten hat. Und das sind alles Beispiele dafür. Tayyib. Jetzt müssen wir noch eine Ausnahme machen. Ihr seht, die Regeln haben wir, aber es gibt auch Ausnahmen dafür. Stellt euch vor, das ist jetzt keine Ausnahme, das gilt immer noch jetzt richtig. Ja? Jemand kauft ein Tier und sagt, ich nehme davon das Fett aus. Okay? Ich kaufe ein Tier für so und so viel Kilo, aber ich bezahle nur für den Teil ohne den Fett. Das siehst du am lebendigen Tier nicht. Das ist mit dem Fleisch vermischt und was weiß ich. Und das weißt du erst hinterher, nachdem du es geschlachtet hast, ob das ein guter Kauf war oder ein schlechter Kaufer, zumindest unser einer, der sich nicht auskennt. Trieb. Sollte man hingegen sagen, ich verkaufe dir das gesamte Tier bis auf den Kopf, so ist diese Ausnahme eindeutig, richtig? Eindeutig. Und damit ist der Vertrag auch gültig. Also mit Ausnahmen ist jetzt hier gemeint, ich kaufe etwas und nehme einen Teil davon aus. Ich möchte nicht das gesamte, sondern alles bis auf so und so viel. Ich kaufe die gesamte Kuh bis auf ihr Fett. Das ist nicht trennbar, nicht nachvollziehbar. Kann sein, hinterher ich ärgere mich. Jeder von uns, der schon mal Tiere geschlachtet hat, weiß, dass Tiere mal mehr, mal weniger Fett haben. Ja? Das ist einfach ein Risiko, das man eingeht und das auch nicht zur Ungültigkeit des Geschäftes führt. Aber wenn ich sage, ich möchte es kaufen ohne dem Fett, dann ist es problematisch, weil das sehe ich von außen. Das lebendige Tier kann ich das dann eben nicht erkennen. Aber wenn ich sage, ich kaufe das gesamte Tier bis auf einen Teil davon, dieser Teil ist klar definiert, wie zum Beispiel einen Arm, einen Kopf, den Schwanz, was auch immer, was man von dem Tier nicht haben möchte, dann ist dieses gültig. Und der Beweis dafür ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf dem Rückweg nach Medina hatte einmal ein Kamel von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu gekauft. Und Jabir radiallahu anhu hat als Bedingung gestellt, dass er dieses Kamel noch bis nach Medina reiten darf. Okay. Und das ist ein klarer Beweis für was? Dafür, dass man eben Ausnahmen machen darf, solange sie klar und deutlich definiert worden sind. oder jemand sagt, ich verkaufe dir mein Haus für 500.000 Euro unter der Bedingung, dass ich noch darin bis zum Ende des Monats leben darf. Erst danach darfst du darüber verfügen. Auch gar kein Problem. Aywa. Wirklich ausnehmen aus diesem Kapitel müssen wir, und damit sind wir auch am Ende angekommen, inshallah ta'ala, müssen wir ausnehmen Früchte zum Beispiel, deren Inneres man isst. Ja. Stell dir mal vor, du kaufst eine Melone. Die Melone oder eine Zitrone oder eine Orange oder irgendwelche anderen Sachen, die man von außen nicht, aber die man nicht von außen erkennen kann, ob sie wirklich gut sind oder eben schlecht sind, da ist der Kaufvertrag nicht anders möglich. Aber jetzt vorsichtig. Wir erlauben den Kaufvertrag, obwohl das Eigentliche, was ich kaufen möchte, nämlich das Innere der Melone, mir unbekannt ist. Richtig? Da haben wir eine Ausnahme gemacht. Aber das bedeutet nicht, dass ich dem Verkäufer, dass ich dem Käufer nachher sagen kann, wenn die Frucht schlecht war, hast du eben Pech gehabt. Warum? Weil wir haben immer noch das Rücktrittsrecht, das ist was anderes. Uns geht es um den Bärvertrag. Er ist gültig, aber wenn im Nachhinein mache ich die Melone auf, ja, und sie ist verfault von innen, was ich außen eben nicht sehen konnte, dann habe ich hier etwas gekauft, was sich im Nachhinein als wertlos herausgestellt hat, also kann ich auch mein Geld zurückverlangen. Das ist eine andere Angelegenheit. Aber ihr seht, wie genau die Gelehrten sind, weil wenn wir das alles so hätten stehen lassen, ohne diese Ausnahme, dürfte man keine Zitronen kaufen, dürfte man keine Orangen kaufen, dürfte man alle Früchte nicht kaufen, von denen man innen schwer erkennen kann, ob sie gut sind oder nicht gut sind. طيب, an dieser Stelle machen wir inshallah Stopp und beim nächsten Mal bi'idhnillahi azza wa jal machen wir weiter. Wir haben jetzt gesagt, dass das Mal, der Muthman bekannt sein muss und die siebte Bedingung ist eben, dass auch der Thaman bekannt sein muss. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak alayhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.